Ansonsten wollen wir für heute Abend nochmal auf das Thema sozialistischer Außenhandel zurückkommen. Da lohnt sich noch einiges dran zu betrachten. Und zwar haben wir letztes Mal als Vorgehensweise uns ausgesucht, die DDR-eigenen Ideologien zum Thema Außenhandel mal durchzugehen, um dann noch einiges über die eingerissene Praxis des DDR-Außenhandels zu vermelden. Heute will ich mal umgekehrt damit anfangen, dass der sozialistische Außenhandel genau genommen angefangen hat mit einem Ding namens sozialistisches Außenhandelsmonopol. Das war der Sache nach sehr wohl gedacht als ein Entzug der realsozialistischen Staaten, ein gewisser Schutz der realsozialistischen Staaten, gerade vor dem kapitalistisch dominierten und beherrschten Weltmarkt. Das nimmt sich überhaupt schon, eigentlich schon dieser Hinweis auf die Praxis des Außenhandelsmonopols, nimmt sich schon ein bisschen aus wie eine praktische Widerlegung dieser schönfärberischen Ideologien, die heute das ideologische Bild da drüben bestimmen und die wir letztes Mal durchgegangen sind. Widerlegung insofern, als die Aussage, naja, Handel, überhaupt Welthandel, soll eigentlich immer dem beidseitigen Nutzen dieser Handelspartner dienen und findet überhaupt nur statt, wenn beide Partner entweder absolute oder wenigstens vergleichsweise Vorteile von ihrer Handelei davontragen. Das ist ein bisschen was anderes als der Ausgangspunkt. Der sozialistische Staat findet es erstmal für nötig, seine eigenen Wirtschaftsbeziehungen abgeschottet zu handhaben, zudem nach wie vor von den Interessen der Imperialisten dominierten Weltmarkt. Dafür hatten die Sozialisten einmal einen guten Grund, es so rum anzustellen. Der gute Grund heißt schlichtweg, bei sich daheim haben sie ja immerhin eine Umwälzung vorgenommen, die in der Abschaffung der Kapitalistenklasse bestanden hat. Also in der Abschaffung der Privatmacht über das Geld und damit in der, jetzt mal in der Abschaffung der Privatmacht zur sozialen Erpressung der arbeitenden Klasse. Und das ist eine Umwälzung. Und daran wird gar nichts zurückgenommen durch die von uns ja so behandelte und beklagte Tatsache, dass die Abschaffung der Kapitalisten durch die sozialistischen Machthaber, die das gemacht haben, auch nur stattgefunden hat, um dann die ganzen ökonomischen Kategorien, die man aus dem Kapitalismus kennt, vom Geld über den Lohn bis hin zum Kredit in Staatsregie weiter bestehen zu lassen und anzuwenden, mit der Berechnung, in Staatsregie müssten diese vormals kapitalistischen Bereicherungsmittel jetzt feine Mittel für das Gegenteil davon, nämlich für die Volksbeglückung sein. Also diese eigentümliche Fortsetzung des Aktes der Abschaffung der Kapitalisten, will ich sagen, nimmt erstmal gar nichts davon weg, dass die Abschaffung der Kapitalisten in den Ländern des Sozialismus tatsächlich auch der Affront gewesen ist gegen die Kapitalisten in den weit weiterhin ja bestehenden kapitalistischen und imperialistischen Nationen. Auswärts. Der Affront hat immerhin geheißen, die sozialistischen Staaten entziehen ihr Gebiet und die Leute, die drauf wohnen und arbeiten, der freien Verfügung durch die Geschäftemacher sonst wo in der Welt, und zwar durch eine Staatsgewalt, die sozialistische Staatsgewalt, die sich nicht funktional machen will für das weltweit ablaufende Bereicherungsgeschäft der Kapitalisten, die auf dem Weltmarkt das Sagen haben. Also die sozialistischen Staaten wollten gerade kein benutzbarer Souverän für die Wirtschaftsinteressen der erfolgreichen Kapitalisten auswärts sein. Wollten gerade kein Staat sein, wie der allergrößte Teil der Staaten, die heutzutage die UNO bevölkern. Die sind in der Tat politisch souverän. Nur ist die politische Souveränität all dieser Staaten offensichtlich überhaupt kein Hindernis dafür, dass die wirtschaftliche Dominanz der paar Staaten, in denen das Kapitalwachstum zu Hause ist, vollkommen dafür hinreicht, all diese souveränen Staaten in wirtschaftlicher Hinsicht total abhängig zu machen vom Wirtschaftserfolg besagter Kapitalisten. Das Denkmal dafür ist übrigens die sogenannte Weltschuldenkrise. Nein, so sollte es in den sozialistischen Staatswesen nicht passieren. Sie haben ihr Gebiet und ihre Leute der freien Benutzung durch auswärtiges Geschäft erstmal entzogen. Und hatten dafür sogar die Machtmittel. Sie haben es geschafft, sich mit ihrem alternativen Gesellschaftsprojekt tatsächlich zu halten. Auch das ist kein unnützer Hinweis, weil immerhin hat ihnen ihr Entzug gegenüber den maßgeblichen Kräften des Weltmarkts und dass sie sich als Staat gehalten haben, eine Systemgegnerschaft von Seiten des freien Westens eingetragen, die nicht von schlechten Eltern ist. Eine Systemgegnerschaft, brauche ich ja nur den Hinweis zu machen, die sich dann in einem politischen und Militärbündnis namens NATO materialisiert hat, wo alle ausschlaggebenden kapitalistischen Nationen sich zusammengetan haben, zu dem Zweck, dem sozialistischen Block entgegenzutreten, ihn zu zersetzen, ihn zurückzudrängen, wenn es geht, ihn in seine Existenz um die Ecken zu bringen. So, nicht zuletzt deswegen, wegen der politisch-militärischen Bedrohung von Seiten des Westens, hat bei den sozialistischen Staatsführern über lange Zeit durchaus ein Bewusstsein davon existiert, dass das, was ich jetzt gekennzeichnet habe als Entzug der sozialistischen Staaten gegenüber dem Weltmarkt, dass das erstens eine Notwendigkeit für den Sozialismus selber ist und zweitens eine harte Angelegenheit, weil man wird ja dafür sogar bekämpft. Nach der Oktoberrevolution hat dieses Bewusstsein, Sozialismus heißt auch Entzug gegenüber dem Weltmarkt, sowieso existiert, aber auch später noch. Meinetwegen der Hinweis darauf, der historische, als die Amerikaner anno 47 den sogenannten Marshallplan als großzügiges Angebot an alle anderen Staatswesen dieser Welt aufgebracht haben, ein Angebot, sich nach den Kriegswirren des Zweiten Weltkriegs als Staat zu regenerieren und dafür eine von den USA kreditierte kapitalistische Wirtschaft als Basis zu nehmen. Da hat der damalige sowjetische Außenminister Molotow dieses Angebot der USA, das auch an die Adresse der Sowjetunion erstmal gegangen ist, zurückgewiesen mit der ja, vielleicht nicht gerade besonders astrein formulierten, aber sachlich weitgehend zutreffenden Begründung, dass auf diese Art und Weise die Sowjetunion, wenn sie sich der Kapital- und Kreditmacht der Führungsmacht des freien Westens nach 1945 ausliefert, überhaupt in ihren Existenzbedingungen als sozialistischer Staat aufgeben würde und sich an den Feind ausliefern würde. Das war so ungefähr, bis zu halbwegs aus dem Kopf zitiert, die Begründung, die damals der Außenminister Molotow für die Ablehnung des Marshallplans seitens der Sowjetunion gegeben hat. Und wie gesagt, damit bin ich vorhin eingestiegen, die sozialistischen Staatswesen haben sich das Außenhandelsmonopol vorbehalten und, naja, bis zum Sommer dieses Jahres ist dieses Außenhandelsmonopol der sozialistischen Staaten immer noch als auch eine Errungenschaft dieser Staatswesen gepriesen worden. Zum Beispiel ist hier so ein kleines Büchlein, das ist von Anno 86 aus der DDR. Und da drin schreibt eure jetzige Wirtschaftsministerin, die Christa Luft, den Abschnitt über Außenhandel. Und da hört sie sogar auf mit dem Hinweis darauf, alle Hoffnungen von westlichen Kapitalisten, dass das Außenhandelsmonopol gelockert und tendenziell abgeschafft werden soll. All diese Hoffnungen sind unberechtigt. Der sozialistische Staat weiß, dass er ein Stück weit Entzug gegen den kapitalistisch bestimmten Weltmarkt nötig hat. Anno 86. Naja, dialektisch, wie Sozialisten nun mal sind, ist diese Stellung Entzug gegenüber dem Weltmarkt bloß die eine Seite der realsozialistischen Ambitionen in Bezug auf diesen Weltmarkt. Die andere Seite war immer schon der Versuch, den Weltmarkt zu begehen, und zwar erstmal zu dem Zweck, sich dort vorfindliche Produktivkräfte für den eigenen sozialistischen Laden nutzbar zu machen. Da will ich eigens darauf aufmerksam machen, das war gar nicht der Zustand eines sozusagen absoluten Mangels. Meinetwegen irgendwelche Bodenschätze sind auf dem Gebiet des Sozialismus, wo der gewonnen hat, nicht anzutreffen, werden aber für Produktionsvorgänge gebraucht und deswegen muss man mit den auswärtigen Kapitalisten, die darüber zu befinden haben, sich ins Benehmen setzen. Nein, das war allenfalls ein Ausnahmefall, wenn ein solcher absoluter Mangel dazu genötigt hat, mit auswärtigen Kapitalisten oder mit auswärtigen Staaten in Handelsbeziehungen einzutreten. Viel eher schon. Es ist das Anliegen gewesen, dass die Meister der wissenschaftlich-technischen Revolution im realen Sozialismus, die sich ja seinerzeit zu gut gehalten haben, ihre Produktionsweise der kapitalistischen Überlegen, nicht zuletzt an dem Maßstab, dass sie den Fortschritt der Produktivkräfte meistert. Dass diese selben Leute praktisch zur Kenntnis genommen haben, dass es im kapitalistischen Ausland wunderschöne, wie sie es gesehen haben, Produktivkräfte gibt, in Form von ausgeklügelter Maschinerie oder meinetwegen auch in Form von sogenannten Know-how, wie man so Zeug macht und anwendet. Und dass sie bei sich zu Hause über derartige Produktivkräfte nicht gebieten, sie sich also von auswärts für ihre eigene Reproduktion gerne beschafft hätten. Jetzt sieht das mal auf den ersten Blick betrachtet wie eine rationelle Überlegung aus. Es gibt anderswo auf der Welt, meinetwegen Maschinenanlagen, die die Produktivkraft der Arbeit ein Stück vorwärts gebracht haben, die also der Potenz nach auch für die Ersparung von Arbeit, die die Produzenten machen müssen, dienen könnten. Und nun ja, wenn es die Anderwelt schon gibt und bei sich daheim wäre einiges nötig, sie sich zu beschaffen, warum sie sich dann nicht von auswärts beschaffen? Die Falle, die in dieser, sage ich mal, Versuchung drin liegt, besteht nur darin, dass diese auswärtigen Produktivkräfte in den Händen von kapitalistischen Fabrikherren oder Managern nichts anderes als die Geschäftsmittel dieser Fabrikherren oder Manager sind. Das also, ganz schlicht gesagt, das Verfügbarmachen von diesen feinen Produktivkräften daran hängt, dass man ihren geschäftlichen Eignern das vergütet, was sie dafür verlangen. Jetzt ist das Witzige, die Sozialisten haben diesen Tatbestand. Es sind doch Geschäftsmittel, die man sich da selber gerne eingekauft hätte. Diesen Tatbestand haben die Sozialisten gar nicht unbedingt für ein schwerwiegendes Hindernis erachtet. Es ist gar nicht als der Gegensatz zum eigenen Programm so unbedingt aufgefasst worden. Manchmal ist es sogar richtiggehend als eine Gelegenheit der Sozialisten aufgefasst worden. Man erinnert sich, für der alte Lenin hat damals noch etwas verachtungsvoll so Sprüche von sich gegeben wie: die kapitalistischen Geschäftsgeier, die sind so versessen aufs Geschäfte machen, dass sie am Schluss auch noch den Strick an uns verhökern, an dem wir sie dann auch hinterher aufhängen. Die Sozialisten haben sich immer ein bisschen sowas vorgemacht wie, dass es Interesse an Profit gibt im westlichen Ausland. Das wäre gerade eine feine Gelegenheit, dadurch, dass man dieses Interesse an Profit zumindest ein Stück weit bedient, sozusagen den Profiteuren aus dem Westen einen Köder hinzuschmeißen, damit sie sich dann in den Handel hineinbegeben. Und der Sozialismus hat den Profit davon. Deswegen war die andere Seite von meinem Beispiel vorhin: die Sowjetunion lehnt den Marshallplan der USA ab. Auch wiederum die Sowjetunion hat sich eine ganze Weile Zeit genommen, zu überlegen, ob sie auf dieses feine Angebot des Zugangs zu Produktivkräften, auch wenn sie Geschäftsmittel sind, nämlich doch mit Gewinn eingehen kann. Also sie haben überhaupt erst mal eine ganze Weile gezögert, ehe sie dann offensichtlich aus ihrer alten Linie her zu der Auffassung gekommen sind: lieber nicht, noch lieber Finger davon weg, wenn die Kapitalisten noch dazu in Gestalt ihrer Vormacht USA mit solchen Angeboten locken. Der nächste wichtige Hinweis, der da fällig ist, ist der: In den Staaten des Sozialismus selber entsteht das Interesse an Außenhandel, an Außenwirtschaftsbeziehungen, nicht etwa deswegen, weil man bei sich daheim einen Überschuss erwirtschaftet hätte, mit dem man gar nicht anzufangen weiß daheim, den man also auswärts profitlich verwickeln könnte. Nein, gerade umgekehrt. Der Bedarf, der im realen Sozialismus das Interesse an Außenhandel speist, ist, habe ich vorhin schon erwähnt, ein Bedarf, der auf einen als Mangel in der eigenen Ökonomie empfundenen Zustand eingeht. Die realsozialistische Ökonomie, haben wir lang und breit besprochen, funktioniert häufig genug so, dass durch das widersprüchliche System der Hebel tatsächlich Mangel hervorgebracht wird. Sei es Mangel an Konsumgütern, sei es Mangel an Maschinen, sei es Mangel an der entsprechenden Arbeitsteilung und dem Ineinanderarbeiten der Produktionszweige, zusammengefasst an und für sich in dem Hinweis, uns, den Sozialisten, fehlen oft genug Produktivkräfte, die wir für unser sozialistisches Aufbauwerk eben brauchen und benutzen könnten. Bei uns fehlen die, im Ausland gibt es die. Also bei Ihnen ist jetzt einmal das ganz Wichtige. Da entsteht das Verlangen, in Außenwirtschaftsbeziehungen zu treten. Nicht aus Überfluss, sondern aus Bedarf bei sich daheim. Aus Zuständen, die von Ihnen selber für Ihre Reproduktion als Mangel bestimmt werden. Also bei Ihnen entsteht der Bedarf, aber erstmal entstehen bei Ihnen gar nicht die Mittel, den Bedarf, auf dem ja auswärtige Geschäftsleute sitzen, Eigentümer davon, zu befriedigen. Und von da an geht's los. Nämlich mit den kleinen Eigenheiten des tatsächlich stattfindenden sozialistischen Außenhandels. Noch einmal, der Bedarf, der bei Ihnen entsteht, ist zunächst mal das Gegenteil einer Freiheit. Eine Freiheit, die ein kapitalistischer Geschäftsmann für sich reklamiert und auch praktisch besitzt, wenn er an den grenzüberschreitenden Handel denkt. Und zwar entweder, dass er als Exporteur auftritt oder auch, dass er als Importeur auftritt. In beiden Fällen hat der kapitalistische Geschäftsmann so kalkuliert, dass es ihm zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten erwirbt, wenn er entweder auswärtiges Zeug als sein Geschäftsmittel in seine eigene Reproduktion einspeist oder umgekehrt überschüssige Ware, also überschüssig über den von ihm geschäftlich bedienbaren Binnenbedarf hinaus zu bieten hat, sodass ihm der eigene nationale Markt zu klein dafür ist, für die Geschäftsgelegenheiten, die er mit der Wucht seiner Akkumulation aufgetan hat. Umgekehrte Realsozialisten. Die wollten zuallererst mal etwas importieren. Die wollten etwas kaufen. Und zwar und einen heimlichen Mangel in ihrer Reproduktion damit auszugleichen. Da stellen Sie gleich Folgendes fest. Wenn Sie irgendeine auswärtige Maschine, die Sie sich gut bei sich daheim vorstellen könnten, haben wollen, dann ist die allererste Schranke, an die Sie stoßen, diejenige, nicht nur, Sie müssen über Geld verfügen, um es zu kaufen, sondern gleich noch was mehr. Sie müssen über eine ganz bestimmte Sorte Geld verfügen, um überhaupt kaufen zu können. Nämlich über eine Sorte Geld, die dem, in unserem Falle westlichen Geschäftemacher, zufriedenstellt. Eine Sorte Geld soll das heißen, mit der der westliche Geschäftemacher seinerseits ein neues Stück geschäftsfähiger Anlage, ein neues Stück Akkumulation in Gang setzen kann. Man sieht unmittelbar, dass die eigene Währung der sozialistischen Staaten als ein solches Geld, das westliche Geschäftsleute zufriedenstellen könnte, ausfällt. Da macht sich unmittelbar vom Standpunkt des Außenhandels, den die sozialistische Nation antreten will, das Gute, sie entzieht sich dem Weltmarkt mit ihrem Außenhandelsmonopol, als was Schlechtes bemerkbar, weil ihr Geld ist auf dem kapitalistischen Weltmarkt und in Bezug auf die Währungen, die dort überhaupt nur Kaufkraft beinhalten, einfach nichts wert. Dann kann man ja darauf hinweisen, erstmal sollte das ja so sein. Die Sozialisten wollten ihre Ökonomie und deren Kategorien, auch wenn es Wertkategorien waren, wollten sie gar nicht den Weltmarkt aussetzen. Wenn sie den Weltmarkt wegen ihres Bedarfes betreten wollen, kehrt sich das automatisch sofort darin um, dass sie auf dem Weltmarkt als Käufer nur auftreten können, ja, nicht mit dem Rudel, nicht mit der Ostmark, sondern als Käufer überhaupt nur auftreten können, wenn sie im Besitz von weltmarktgängigen Devisen sind, wenn sie im Besitz von Mark, Dollar, Yen oder wie diese paar Währungen, die dort was ausrichten, sonst noch heißen, wenn sie im Besitz davon sind. Mit anderen Worten, die Sozialisten, die den Weltmarkt als Käufer betreten wollen, stellen fest, dass es auf dem unabhängig von ihnen fertig eingerichteten Weltmarkt so ein Ding wie das Weltgeld bereits gibt. Und dieses Weltgeld auf dem imperialistisch dominierten Weltmarkt spielt sich gar nicht unbedingt, oder man muss fast sagen, zu allerletzt, als das Hin- und Herschieben von Goldströmen oder sonstigen Edelmetallströmen ab. Nein, das Gold, was der alte Marx gleich zu Beginn des Kapitalband 1, nämlich als Abschluss des Geldkapitels, abgeleitet hat, als die, wie er sagt, unbedingte Materiatur des Werts, die sich über seine nationale Beschränktheit hinwegsetzt. Das Gold hat sehr wohl zwar heutzutage eine Funktion, die Güter der Währungen, die auf der Welt was ausrichten, halten allesamt einen Goldschatz. Das ist sozusagen der Ausweis, ihrer Geschäftspotenz, der Geschäftspotenz, die sich in ihren Nationen entfaltet. Aber das Ausmaß des Welthandels, also das Ausmaß der kapitalistischen Geschäfte, die da längst laufen, hat natürlich überhaupt keinen, in Anführungsstrichen, deckungsmäßigen Bezug zu den paar Tonnen Gold, die in den Schatzkammern der Staatsbanken der westlichen Welt sich so rumtreiben, sondern die paar Hauptgeschäftsnationen, die der freie Westen hervorgebracht hat, die haben in ihrer eigenen nationalen Währung, in diesen Lappen vom Dollar bis zur D-Mark, haben die ein Geschäftsmittel in der Welt durchgesetzt, das allen privaten Geschäftsleuten überall und jederzeit schlagfertig die Eröffnung und die Weiterführung von lohnenden Geschäften garantiert. So steht es auf der Welt. Und dass es so steht, kann man übrigens periodisch immer wieder mitkriegen, wenn, ich weiß nicht genau, alle halbe Jahre oder so, treffen sich die sogenannten G5 bis G7. G steht für groß. Das heißt, es treffen sich die politischen Führer, im Falle der großen Fünf, sind es die politischen Führer der USA, Japans, der Bundesrepublik Deutschland, Frankreich und Großbritanniens. Und bei den großen Sieben kommen Italien und Kanada noch dazu. Und handeln untereinander die paar Reibereien aus, die die gemeinsame Verfügung in Gestalt ihrer Währungen über das Weltgeld immer so mit sich bringen. Für mich steht der Hinweis jetzt dafür, der Weltmarkt hat in Gestalt der nationalen Währung diese paar kapitalistischen Hauptnationen das allumfassende Geschäftsmittel, das Weltgeld, längst hervorgebracht, an dem sich dann umgekehrt die Währungen aller anderen Länder, die es auf der Welt sonst noch so gibt, überhaupt messen müssen und gemessen werden, sodass sich darüber eine richtige Rangfolge der Nationen und ihrer Tauglichkeit im weltweiten Geschäft herausgestellt hat. Insofern ist diese sogenannte Konvertibilität von Währungen, ja, muss man sagen, auch das ist eigentlich eine Falle. Konvertibilität von Währungen heißt ja zunächst mal, jede Währung soll ihre nationale Uniform wechseln können und sich in die nationale Uniform jedes anderen Landes umsetzen können, sodass sie in dem anderen Land ebenfalls als Geschäftsmittel taugt. Man könnte glauben, Konvertibilität wäre so etwas wie ein Dürfen, so etwas wie eine Lizenz. Die Währung tauscht sich ja, sodass sie in dem beliebigen anderen Land ebenfalls tauglich ist. Ja nur, umgekehrt muss man sagen, Konvertibilität in der modernen Welt des Imperialismus beschränkt sich auf die Währung der von mir genannten paar Hauptnationen. Und alle anderen Währungen müssen sich an der allzeit bereiten Geschäftsfähigkeit der Währungen dieser paar Nationen messen lassen. Deswegen kommt ja sowas zustande wie, dass in allen möglichen Ländern der Weltstaatenfamilie. Die dort heimischen Geschäftemacher, kaum haben sie bei sich zu Hause ein Geschäft zu Wege gebracht, eine sogenannte Kapitalflucht begehen, weil das in ihrem Land, in ihrer Währung zu Wege gebrachte Geschäft, tja, manchmal noch nicht einmal in ihrem eigenen Land für das nächste Geschäft, wofür es doch vorgesehen war, etwas wert ist. Umgekehrt, in den Weltwährungen, jedes Geschäft, das sich in solche umsetzen kann, von vornherein darin gesichert, dass seine Wiederanlage als Geschäftsmittel kein Problem ist. Das sage ich jetzt deswegen, um zu kennzeichnen, auf was für ein Ding die sozialistischen Staaten sich einlassen, wenn sie aus ihren Bedarfsgründen heraus als Käufer auf dem Weltmarkt auftreten. Ihr Weltmarkt ist fix und fertig. Und ist fix und fertig eingerichtet als das Mittel der paar Hauptnationen, in deren Währungen sich dann übrigens auch die Verschuldung all der anderen Nationen, die es auf dem Globus auch noch gibt, nachmessen lässt. Wenn die sozialistischen Staaten für ihren Hausbedarf was importieren wollen, das ist ja ihr Ausgangspunkt, wenn sie dafür nicht nur zahlen müssen, sondern in Weltgeld zahlen müssen, dann verschiebt sich sofort der Ausgangspunkt des sozialistischen Außenhandelstreibens. Dann verschiebt er sich vom Import sofort zum Export. Denn um den Import in der passenden Währung bezahlen zu können, muss man sich diese Währung verfügbar machen. Und um sich diese Währung verfügbar zu machen, muss man seinerseits Waren aus dem eigenen Land verkaufen, um dafür Devisen an Land zu ziehen, die den eigenen Kaufbedarf überhaupt erst zufriedenstellen können. Also wegen Import gibt es gleich Export, und zwar Export für Devisenbeschaffung. Export für Devisenbeschaffung heißt gleich was weiteres. Heißt nämlich, man muss auswärtigen Kapitalisten Angebote unterbreiten können. Man muss also das eigene Zeug, das exportiert werden soll, zu einem Geschäftsmittel für auswärtige Kapitalisten herrichten, was die auswärtigen Kapitalisten gerne nehmen. Das ist gleich der nächste Übergang. Geschäftsmittel, die Kapitalisten gerne nehmen, die müssen nämlich gewisse Bedingungen erfüllen. Weil diese Kapitalisten haben ja außer den sozialistischen Ländern, die da jetzt als Exporteure den Weltmarkt betreten, sowieso ihr heimisches Gelände und den Rest der kapitalistischen Welt sozusagen als freies Angebot zur Verfügung, auf dem sie sich das für ihr Geschäft kostenmäßig und gebrauchswertmäßig passendste Geschäftsmittel heraussuchen können. Kapitalisten haben diese Freiheit. Und wie ich vorhin gesagt habe, dass sie den Sozialisten, wenn sie Außenhandel betreiben, automatisch abgeben. Also, sozialistischer Außenhandel fängt richtig gleich damit an, dass nach der Exportseite hin Dinge angeboten werden, für die westliche Kapitalisten frei die Maßstäbe des Lohnens bestimmen. Und das heißt, für diese westlichen Kapitalisten müssen Waren aus dem sozialistischen Ausland ganz einfach, damit das Geschäft überhaupt zustande kommt, noch lohnender sein als die konkurrierenden Angebote aller Billigländer, Billiglohnländer dieser Welt. Und mit Billiglohnländern meine ich jetzt übrigens nicht bloß, was weiß ich, Portugal bis Hongkong oder sowas, sondern mit Billiglohnländern meine ich damit sehr wohl auch die Bundesrepublik Deutschland. Billiglohn ist nämlich zunächst mal überhaupt gar keine Frage der jeweiligen Lohnhöhe, die in einem Land, sei es die Bundesrepublik Deutschland, der gewöhnliche Standard ist, sondern Billiglohn ist von Seiten der Kapitalisten, die Arbeiterklassen aller Herren Länder vergleichen, ein anderes Rechenexempel, nämlich das Rechenexempel, was für den ausgezahlten Lohn in der und der Höhe denn auch die dafür eingekaufte Arbeitsleistung die entsprechende Höhe, die Geschäftsleute befriedigt, vorzuweisen hat. Da steht die Bundesrepublik Deutschland 1a da. Geschäftsleute berechnen das Lohnen des Arbeitslohns, den sie auszahlen, gewöhnlich an einer Kategorie, die nennt sich Lohnstückkosten. Da ist also die Ausgabe eines Lohnfonds und die geldmäßig bezifferte Produktivität der Arbeit, die man dafür einkauft, bezogen auf die Gesamtmenge der Produkte, die die Arbeit für dieses Geld herzustellen hat und wie billig es kommt. Und da kann ich nur mal diesen Sachverhalt in Erinnerung rufen, dass der Deutsche Gewerkschaftsbund aus Deutschland West, dass der zu gerne damit angibt, dass bei diesem Maßstab der Lohnstückkosten die Bundesrepublik Deutschland nicht bloß diese ganzen Billiglohnländer bis hinunter nach Afrika auf dem Felde schlägt, sondern auch noch konkurrierende Nationen, die durchaus vergleichbar sind, wie meinetwegen die Japaner. Da weist der Deutsche Gewerkschaftsbund immer sehr stolz darauf hin, wenn er gesagt haben will, der Kapitalstandort, wie das heutzutage so schön heißt, namens Bundesrepublik Deutschland, ist doch für Geschäftsleute unschlagbar. Und dabei klopft sich der Deutsche Gewerkschaftsbund dann immer auch noch selber auf die Schulter und sagt, das war übrigens auch noch seine Leistung mit gewesen, dass das Geschäftemachen die Geschäftemacher in der Bundesrepublik Deutschland so sehr freuen kann. Also mit solchen Dingen muss die sozialistische Ware, wenn sie die Grenze überschreitet, von vornherein und von aller Anfang an konkurrieren. Es ist die Sache der auswärtigen Kapitalisten, die jetzt neben vielen anderen auch noch sozialistische Waren in ihrem freien Angebot vorfinden. Es ist die Sache der Kapitalisten, zu entscheiden, wie viele der Devisen, die in ihrem Besitz sind, ihnen ein DDR-Angebot wert ist. Umgekehrt, Sache der DDR ist etwas ganz anderes zu entscheiden. nämlich Sache der DDR ist, zu entscheiden, dass nicht wie Sie, sondern dass ihr der DDR ein solcher Devisenerlös das wert ist, und so umgekehrt an Aufwand verschwindet, der dann in eigener Währung beziffert und in eigenen Exportbetrieben gutgeschrieben wird. Nochmal andersrum ausgedrückt, es ist nicht so, dass etwa vom DDR-Standpunkt aus jetzt geredet ein lohnend erachtetes Austauschverhältnis zwischen in DDR-Mark bilanzierten Warenwerten und eingehandelten Devisensummen den Ausschlag für die DDR gäbe. Nein, umgekehrt. Dass die DDR überhaupt ins Geschäft kommt, dass Kapitalisten DDR-Ware als Geschäftsgelegenheit wahrnehmen, heißt für die DDR, wenn sie es darauf abgesehen hat, dass das passiert, dann hat sie sich den kapitalistischen Bedingungen zu unterwerfen, ohne dass sie ihrerseits dabei überhaupt eine lohnende Austauschrelation in Anschlag bringen könnte. Höchstens ist es umgekehrt. Wenn sie es gemacht hat, wenn sie das Zeug gewollt hat, dann ist es zustande gekommen. Dann macht die DDR eine Bewertung der dann stattgefundenen Geschäfte auf eine in DDR-Mark ausgedrückte Bewertung, die dann sozusagen hinterher sagt zu den gelaufenen Geschäften, dass die dann wohl oder übel eine lohnende Austauschrelation gewesen sein ist. Der Unterschied ist, wie kann ich als westlicher Geschäftsmann, und zwar wie viel, an tausend Devisen für mich geschäftlich lohnend veranschlagen, für die und die DDR-Ware. Umgekehrt, die DDR kommt gar nicht umhin, auf dieses Gebot der westlichen Geschäftsgeier einzugehen. Insofern ist es bei ihr, dass das die schiere Tatsache, den Weltmarkt zu den Bedingungen zu betreten und dann umgekehrt die Geschäfte, die stattgefunden haben, so in ihre heimische Bilanz hineinzubuchstabieren, dass daraus für die heimische Bilanz Vorteilhaftes herauskommt. Falle, dann muss man austauschen. Und jetzt soll doch unsere Behauptung sein, für einen sozialistischen Staat sich auf den Weltmarkt zu begeben, ist von vornherein ein Widerspruch, ein in eine Falle gehen, ist von vornherein was, wo der sozialistische Staat den Kürzeren ziehen muss dabei. Und jetzt meine ich, man muss sich nochmal klar machen, was genau das Argument ist. Warum? Also historisch sieht man es ja übrigens. Die sozialistischen Staaten, die sich auf den Weltmarkt eingelassen haben, sind alle in der Verschuldung geendet. Also das sieht man ja. Die DDR ist am ehesten noch der sozialistische Staat, der ein erfolgreicher Exporteur ist. Es ist jetzt die neue Meinungsbildung in der DDR, dass der Erfolg des Außenhandels auch in Frage steht. Beziehungsweise, dass man an der Front gescheitert sei. Jedenfalls, die DDR war zweifellos der erfolgreichste Exporteur im Ostblock. Und die Russen haben ihren Export überhaupt nur durch eine, wie sie dann in den Lehrbüchern auch schreiben, ganz unglückliche Exportstruktur hingekriegt. Das heißt, sie haben halt natürliche Reichtümer verkauft. Also Geschichten, die eh nicht Produkte des Sozialismus, der sozialistischen Produktion sind, sondern eben Monopole, die die Natur ihnen beschert hat, wie reichlich Erdöl oder das Erdgas oder solche Sachen. Fassen wir nochmal die Argumente, weil ich bin mir selber nicht ganz klar. Die erste Fassung der Argumente war, naja gut, der reale Sozialismus begibt sich auf dem Weltmarkt nicht wie der Kapitalismus, weil man ein Geschäft erweitern will, das man sowieso betreibt. Also begibt er sich auch nicht als Exporteur, in erster Instanz als Exporteur auf den Weltmarkt. Man hat einen Überschuss über das, was die inländische Zirkulation fassen kann und möchte ihn gern verkaufen, das erweitert die Geschäfte. Sondern der Sozialismus begibt sich auf den Außenmarkt von überhaupt an und für sich nicht aus einem inneren Motiv. Es ist überhaupt nicht das Streben des Sozialismus, die Welt mit Waren zu überfluten. Wenn die sich auf dem Außenmarkt begeben, dann weil ihnen was fehlt, weil sie was kaufen möchten. Also haben sie einen Mangel als Ausgangspunkt und den wollen sie bekämpfen dadurch, dass sie einen Export betreiben müssen, also einen zweiten Mangel herstellen. Ist alles nur noch kein übermäßig notwendiges Argument, warum das in die Hose gehen muss. Naja, gut, dann müssen sie halt was hergeben, was sie sonst haben, aber dafür kriegen sie ja auch was. Es ist immer interessant beim Tauschen, wenn man was hergibt, kriegt man ja was. Und wieso die Relation immer gegen den Sozialismus ausschlagen muss? Da meine ich, muss man das Argument fassen. Und ich bin nicht ganz sicher, die erste Hälfte des Arguments heißt, die glaube ich, kann man schon erstmal sagen. Ja, dann müssten sie halt auch den Preiskampf mit dem Kapitalismus gewinnen, wenn sie das wollen. Das heißt aber, sie müssten die Waren selber produktiver herstellen als ihre Konkurrenz. Oder anders ausgedrückt, sie müssten mit ihrer Produktivität den Weltmarkt bestimmen, dann bräuchten sie aber gleich gar nicht auf ihn schielen. Andernfalls gehe die Sache nicht auf. Ich sage es mal bis hierher, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob das eigentlich das Argument ist. Da kannst du noch an dem anderen sagen, mit den Lohnstückkosten. Wenn der Sozialismus erfolgreich tauschen will oder wollte, dann müsste er quasi besser ausbeuten als der Kapitalismus. Er müsste niedrigere Lohnstückkosten haben. Er müsste also entweder weniger Arbeit in dem Produkt stecken oder weniger Arbeit bezahlen. Stecken haben oder weniger Arbeit bezahlen, als es der Kapitalismus tut. Was rauskommt, ist das, was der Heinz gesagt hat und was man in allen Lehrbüchern nachliest. Die sind wirklich sehr lustig, die Lehrbücher. Der erste Satz in ihnen heißt, der internationale Austausch ist vorteilhaft. Er eröffnet uns Zugänge zu Sachen, die wir gerne haben. Und ab dann, jeder weitere Satz heißt, der internationale Austausch ist ein Riesenerfordernis. Also kurzum, der ist eine einzige Bedingung, der Sozialismus nachkommen muss. Ab dann ist zum Beispiel die Steigerung der Produktivkraft der Arbeit nicht mehr ein Vorteil, man schafft ja mehr in derselben Zeit, sondern eine Drohung, die eigene Ware über den Wert ist. Die wird billiger, man kann gar nichts mehr für sie erlösen. Das quasi rasante Entwicklungstempo, so reden sie dann, ne? Das rasante Entwicklungstempo im Fortschritt der wissenschaftlich-technischen Revolution und der Produktivkraft der Arbeit erscheint überhaupt nicht als ein Riesenvorteil, da machen wir es uns leicht, sondern erscheint als ein Riesenproblem, dem müssen wir gerecht werden, denn sonst werden die Terms of Trade immer schlechter. Also das ist ein Punkt, den habe ich selber immer nicht ganz klar. Das ist ein Punkt, der geht um die Frage, ist das Problem des Außenhandels eigentlich das, dass er mit einem Mangel, also mit einem Wunsch nach einem Gebrauchswert beginnt. Und diese Sünde im Kapitalismus, einen Gebrauchswert zu brauchen, auf einem kapitalistischen Weltmarkt nach einem Gebrauchswert zu schielen, die Sünde rächt sich. Ist das das Argument oder ist das Argument, die Sünde bräuchte sich nicht zu rächen, aber nur unter der Bedingung, dass man es ausbeuten, effektiver betreibt als der konkurrierende kapitalistische Exporteur? Zweiteres. Zweiteres, ja. Weil, das Betreten des Weltmarkts mit einem Bedarf ist ja dasselbe wie auszudrücken, die eigene Produktionsweise, die sie auf die Beine gestellt haben, die ist für den Weltmarkt gar nicht eingerichtet. Sollte auch für den Weltmarkt gar nicht eingerichtet sein. Zum Beispiel das Schlagen der Produktivität, die ein westlicher Multi zu Wege bringt, mit dem er dann auf dem Weltmarkt, das heißt bloß in Sektoren, aber jedenfalls konkurrieren muss. Das speist sich ja wohl aus einer sozialen Rücksichtslosigkeit, die der Kapitalismus sowieso als sein hauseigenes Mittel zu Wege gebracht hat. Speist sich ja daraus, dass die Kosten, die die Arbeiter davon zu tragen haben, aus dem Geschäftserfolg der Kapitalisten, die Kapitalisten überhaupt nicht interessiert, nichts angeht. Der reale Sozialismus wollte da von vornherein erstmal etwas anderes. Er hat die Ausmerzung der Privatklasse der Kapitalisten ja auch deswegen betrieben, weil er seiner Arbeiterklasse soziale Vergünstigungen bieten wollte. Das hat schon zum Staatsprogramm des Sozialismus mit dazugehört, zu sagen, das gehört sich ja nicht, dass die produktive Klasse, auf der doch alles beruht, dass die immerzu mit solchen sozialen Opfern betrachtet wird, sondern wir sind ja gerade deswegen Arbeiterstaat, weil wir der heimischen Arbeiterklasse wenigstens die soziale Existenzunsicherheit, die ihr der Kapitalismus auftropft, nehmen wollen und ihr ein Leben, ein Arbeiten, ein Produzieren in soziale Sicherheit ermöglichen wollen. Ja, jetzt muss man sich entscheiden. Als realer Sozialismus, der von sich aus auf dem Weltmarkt, ja, erst einmal von sich aus und für sich auf dem Weltmarkt sich was verschaffen will. Den Maßstäben an Ausbeutung, an soziale Rücksichtslosigkeit, die die anderen dort schon längst gesetzt haben. Ja, das heißt nichts weniger als, da muss man halt die Ausbeutungskünste der Kapitalisten mindestens bewältigen. Oder macht man das nicht? Hält man umgekehrt dran fest, dass diese Sozialstaatlichkeit zu den gewählten und gewollten Markenzeichen des Arbeiterstaates immer noch dazugehören soll. Oder dasselbe noch einmal anders ausgedrückt. Ein fertiger Weltmarkt, den die Kapitalisten dominieren, auf dem sind die Verhältnisse richtig eindeutig geregelt. Die sind geregelt zugunsten davon, dass das Kaufen und Verkaufen auf dem Weltmarkt immer schon daran gebunden ist, dass die Währungskonkurrenz, die Konkurrenz ums Weltgeld, dass die zu Resultaten geführt hat, dass dann aber umgekehrt auch für die versammelte Geschäftsmafia dieser Welt dieses Weltgeld als das Geschäftsmittel, was überall taucht, zur Verfügung steht. Dass dieser realsozialistische Staat mit seinem Geld, das er überhaupt gar nicht für den Weltmarkt gemacht gewesen ist, auch da schon wieder alt aus, und zwar rein aus dem Umstand heraus, dass er, um überhaupt das Geld von den Kapitalisten etwas kaufen zu können, auch schon die Bedingungen des Weltgelds mit unterschrieben hat und von daher gerade nicht die Freiheit des kapitalistischen Geschäftsmanns, der über Weltgeld als Geschäftsmittel ja verfügen kann, besitzt, sich rauszusuchen, was denn als Geschäftsmittel für die eigene Akkumulation taugt und was nicht. Das wollte ich vorhin ausgedrückt haben mit meinem Unterschied, dass die kapitalistischen Geschäftsleute, dass die sehr frei sind in der Kalkulation, ob ihnen nun ausgerechnet eine sozialistische Ware als Geschäftsmittel in ihren Geschäftsgang passt. Und umgekehrt, der sozialistische, in dem Falle Warenexporteur, der hat die Freiheit nicht, sondern der muss, wenn er überhaupt von dem Kram etwas haben will, an ihm teilhaben will, muss man sogar vorsichtigerweise sagen, dann muss er die ganzen Dinge unterschreiben, die da gelten. Und dann denke ich, ist man doch wieder bei dem Argument, da ist dann letztendlich die Entscheidung fällig, besser zu sein, als die, die den Weltmarkt bestimmen, oder überhaupt noch eine eigene, sozialistische, und ja sozialstaatliche Staatsräson behaupten zu wollen. Mir fällt dir das ein. Weil der Heinz gerade sagt, also was der Heinz erzählt, als während der Kapitalist in seiner Kalkulation immer automatisch den Export und den Import eh bloß betreibt, wenn es sich lohnt, ist für den sozialistischen Staat die Verknüpfung von Export und Import ein nachträgliches, weswegen sie nicht stattfindet, wenn sie sich lohnt. Ja. Sondern das Lohnen ist ein Ideal des Exports und Imports. Weil zum Beispiel, es gibt in dem Lehrbuch, was ich habe, und in der Einheit vom Herbst, also Einheit, die das theoretische Organ der SED damals im Oktober zum Feiertag, was wir in der Oktober MSZ behandelt haben. Da gibt's von denen Auskünfte, da sagt der Honecker, es muss dafür gesorgt werden, dass vorteilhafte Austauschrelationen stattfinden. Da merkt man, es findet ein Austausch statt. Und ob er vorteilhaft ist oder nicht, das ist eine Geschichte, die ist eine extra Aufgabe. Das kann am Kapitalisten nicht passieren. Der exportiert und importiert nur, wenn in seiner Rechnung die Sache lohnend gewesen ist. Jetzt der sozialistische Außenhandel, der geht ja anders vor sich. Der geht ja nicht, wir exportieren, wenn es sich lohnt, sondern wir wollen etwas importieren. Ja, das lohnt sich nach der Gebrauchswertseite. Gut, dann haben wir eine Maschine, die kann das und das, die haben wir selber nicht, oder es würde viel Arbeit kosten, sie daheim herzustellen. Aber der Preis der Maschine ist eine zweite Sache. Ob der Preis sich lohnt, entscheidet gar nicht der Einkauf der Maschine, sondern ob der Preis, der bezahlt wird, sich lohnt, entscheidet eigentlich der Aufwand, den die sozialistische Exportindustrie betreiben muss, um den Preis zu erzielen. Das entscheidet sich an ganz anderem Ort. Tatsächlich, wenn die Kaufentscheidung mal gefallen ist, muss das Ding sowieso bezahlt werden. Ob die sozialistische Exportindustrie Gestehungskosten herbringt, die lohnend sind oder nicht, ist dann völlig wurscht. Deswegen gibt es ja auch das komische Gesetz des östlichen Außenhandels. Je schlechter die Terms of Trade wurden, also je mehr sie gemerkt haben, dass sie nach innen gar nicht auf das Herstellen weltmarktmäßig billigster Ware eingerichtet sind. Und das war vorhin der Beweis. Die Billigkeit der Ware als ihr absolutes Kriterium, das ist schon Ausbeutung. Weil da wird der Arbeiter als Kost der Warenherstellung kalkuliert und wenn die niedrig ausfällt, ist der Preis günstig. Also im Wirtschaften die Billigkeit der Ware zum Zweck zu erheben, das ist bloß ein anderer Ausdruck für Ausbeutung. Ja, eigentlich ist auch bloß den Satz nur noch fertig. Der komische Schluss, den die sozialistischen Staaten dabei gemacht haben, war immer, je schlechter die Terms of Trade werden, desto mehr müssen sie exportieren. Da haben sie nie, außer den Rumänen, die haben es furchtbar brutal gemerkt und furchtbar brutal gemacht. Haben sie nie gesagt, also haben wir uns auf den Teufel eingelassen und ziehen uns wieder etwas raus. Sie haben sich immer den Schluss gezogen, also gehen wir umso mehr rein. Wir müssen noch mehr exportieren, damit wir importieren können. Ich denke, es ist ein bisschen schwer, den in jedem nachzufolgen. Zum Beispiel der Billigkeit der Ware. Warum muss es ein Ausdruck der Ausbeutung sein? Warum kann es ein Ausdruck der Produktivität sein? Und anderswo, wenn du den Sozialismus mal als du auf Platz hatte, das ist nicht zu kraft. Das heißt, als der Firma, die so in den gesamten Staat steht, dann kommt das ganz auch immer darauf hin, dass diese Firma, also diese Staat, nicht richtig schätzen kann. Ja, alle anderen kapitalistischen Unternehmen auf dem Weltmarkt können rechnen, die berechnen, was ich los und was ich nicht los. Nur dieser Staat kann nicht rechnen, was ich los und was ich nicht los. Also was er exportiert und was er importiert, und deswegen muss er von vornherein minus machen. Also vielleicht habe ich mich falsch verstanden, aber so kommt das bei mir ein. Also die gesamte Sache mit dem Weltmarkt scheint mir in dieser Auswirkung Teil von Bündnis zu sein. Also wo der kapitalistische Staat nicht. Hätte er sich besser rausgehalten. Ja, das soll die Botschaft auch irgendwie sein. Das könnte so sein. Finde ich schon. Ja, irgendwie ist das aber. Es geht um den Beweis davon. Ich meine, jetzt zwei Argumente. Die Billigkeit der Ware könnte doch auch Ausdruck der Produktivität der Arbeit sein. Und das zweite Argument war, im Unterschied zum Kapitalismus hat der sozialistische Staat keine Technik des Rechnens. Also er kann das nicht gescheit. Vielleicht. Wenn wir der sozialistische Staat also bei der Stärke rechnen können, dann müsste sich das sowieso nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, warum der sozialistische Staat als ein Unternehmen betrachtet, vom Prinzip her in der Lage sein sollte, so zu rechnen, dass das nicht nur sein Lohn hat. Warum der Weltmarkt immer die Linie bringt. Bestimmte Sachen lassen sich doch nicht immer als eins machen. Und dass ja von vornherein immer nur mit dem Mangel auf diesem Weltmarkt so wie das gesagt wurde, sondern nicht auch Sachen hat, die er anbieten kann. Das heißt, was man dann in seinen Exportlinien oder so, die aufgebaut wurden, wo er auch seine offensive Exportstrategie vertreten kann. Das sieht er auch nicht. Ja, das sind Sachen, die da irgendwie nicht mehr sind. Das ist komisch irgendwie. Das erste. Also Versuche, ja. Billigkeit der Ware. Wenn die Billigkeit der Ware ein Resultat wäre, eins, jetzt sage ich mal ganz radikal, eins, auf das es nicht ankommt. Ein Resultat, weil die Arbeit so flüssig ist, weil sie so leicht geht, weil sie so erübrigt wird. Wenn dann die Billigkeit, obwohl überhaupt die Frage, ob man vom Preis her überhaupt noch denken sollte in dem Zusammenhang, dann könnte ohne weiteres ein Resultat von produktiver Arbeit sein. Wenn die Billigkeit der Ware aber ein Erfordernis ist und die Produktivität der Arbeit das Mittel, diesem Erfordernis gerecht zu werden, von der Optik aus ist Produktivität der Arbeit und Intensität der Arbeit und Niedrigkeit des Lohns identisch. Und Niedrigkeit des Lohns identisch. Warum ist das heißt, so wenig das Das war das schöne Beispiel, dass die geringsten Stückkosten in der BRD sind. Also geringer als in der Montagne nach dem Netto. Aber da haben wir noch die Produktivität der Arbeit, aber nicht die Billigkeit des Lohns. Da haben wir die Produktivität der Arbeit, da haben wir die Intensität der Arbeit. Ja. Und die Billigkeit des Lohns ist eine relative Größe. Dafür war ja das Beispiel vorhin entstanden. Und dann ist die Frage, was ist dann der Kriterium für die Billigkeit des Lohns? Also wenn wir dann sagen, die Stückkosten sind billiger, also ist der Lohn in der BRD auch billiger, die Ausbeutung größer als in Hongkong? Oder die Mehrwertrate ist bekanntlicherweise schon. Die Mehrwertrate ist schon größer. Der Prolet lebt nicht schlechter als der in Hongkong. Ja? Das ist das Argument. Also das ist das, was du als wie widerlegend denkst. Rein ökonomisch. Das passt in meinem Verständnis zur Billigkeit des Lohns nicht hinein. Wenn die Billigkeit des Lohns hier aber die Ausbeutung größere Ausbeutung als in Hongkong oder so. Also wenn es dann ist, dass man den einfachen Menschen dann erstmal die Bestrafung zu wissen, wie man die Ausbeutung auch uns geht, dann die ist dann verfügbar, wenn die auch bezahlen. Ja, solchen Leuten muss ich eigentlich immer bloß sagen, erstens, natürlich schielt ihr auf die Weltmacht BRD, denn kapitalistisch werden ohne den Sonderpunkt wenigstens die drittgrößte kapitalistische Macht ist es dann schon auch, die attraktiv ist. Also Italiener werden, das würde wirklich keinem einfallen. Also, da schieben die DDR-Bürger schon richtig auf die imperialistische Macht der BRD. Die ist eine eminent potente kapitalistische Nation und die kann die Produktivität der Arbeit in der DDR herstellen. Die eine ist. Zweite ist, was ich den Leuten sagen möchte. Und was anders, also anspruchsvoller seid ihr nicht in eurem Wünschen, dass der sozialistische Staat irgendwie enttäuschend ausfällt, ist eine Sache. Aber dass man sich dann gleich die effektivere Ausbeutung wünscht und das auch noch sagt. Verstehst? Mit dem Argument, stell dir mal vor, wie blöd wir im Westen da stehen, wenn wir gegen den Kapitalismus agitieren. Ja, Ausbeutung ist schon überhaupt das, dass die Menschen für was arbeiten, wovon sie nichts. Genau, Ausbeutung ist das, was die Menschen. Die haben ja die ganze Zeit Ausbeutung. Aufgegessen. Aufgegessen. Ihr habt eine Ausbeutung, die ja als Gewinnrechnung des Staats organisiert war, die auch überschaubar war, wenn man so wollte. Die ist auch ideologisch nicht verschwiegen, sondern legitimiert worden. Es braucht das Mehrprodukt. Absurderweise gibt es da Sätze, es braucht das Mehrprodukt, damit man die Mieten bezahlen kann. Die Mietsubventionen bezahlen können. Der Satz ist absurd, weil er erst dem Menschen das Geld abzieht und sagt, damit wir es ihm hinterher wieder zuschieben können, müssen wir es ihm vorher abgezogen haben. Nein, da möchte ich ja erst mal sagen, also ist doch absurd, dann hätten sie es ihm lieber vorher gar nicht abgezogen, dann hätte er seine Miete selber zahlen können. Also ist doch eine absurde Rechnung, wir müssen erst einen Gewinn produzieren und so weiter. Gut, aber das ist gut, es gibt drüben eine Ausbeutung und zwar gesellschaftlich legitimierte, gut, also begründete. Und in gewisser Weise anerkannte. Dagegen gibt es doch keine Kritik. Von der Straße nicht und von den Intellektuellen nicht. Die Kritik gegen die Ausbeutung in der DDR ist einzig und allein ein Vergleich mit der BRD. Und letzten Endes gehen die Menschen auf die Straße mit dem Argument, dieser Staat kann aus unserer Arbeit nicht so viel machen wie der Nachbarstaat. Aus unserer Dienstbarkeit. Schluss werfen sie ihm noch seine Schwäche vor. Und dass die Gewinne zu niedrig ausfallen. Ja, dann ist sie bloß eine sinnlose Umverteilung. Erst wird es eingekassiert und hinterher wird es wieder ausbezahlt. Aber da ist es genau so. Ja. Ausbildung ist die Frage, wir haben Nutzen davon. Und den Staat haben andere Nutzen davon. Beziehungsweise wurde in Form der Ausbeutung auch die Produktivkraft entwickelt, die Entwicklung des freien Individuums, des produktiven Individuums vorgehört. Ja. Und dort ist es so, dass wir einen größeren Maßstab als hier. Also es ist diese Ausbeutung, diese Form der Ausbeutung, wenn wir das überhaupt so nennen können. Ja. Also das müssen wir fragen, wie weit das ist, wie weit das ist, wie weit das ist, wie weit das ist, wie weit das ist, wie weit diese Ausbeutung dann eine Art und Weise darstellen kann, beziehungsweise welche hohen Zwecke Kino sein soll als Kino. Aber das ist natürlich klar, dass solange keine Antwort da ist, ja, kein Ablaufe-Kino-Mechanismus, dann hat man dieser Prozess im Kapitalismus als Vorbild genommen, soll. Das ist ja logisch. Das ist ein Argument zum Außenhandel. Außenhandel ist ja irgendwo, oder sagen wir, der Weltmarkt, ist ja irgendwo ein Produkt des Kapitalismus oder des kapitalistischen Lebens. Also mit der Entstehung des Kapitalismus heraus, also gekoppelt war die Entstehung des Weltmarktes. Und warum soll sich denn Sozialismus, der sich eine höhere Entwicklungsphase des der Gesellschaft schimpft oder sich selbst betitelt, warum soll denn sich immer vom Weltmarkt durchziehen? Welche Gründe sollen wir haben? Warum soll denn der Weltmarkt einschränken oder aufgeben und nur eine nationale Wirtschaft entwickeln? Also für mich ist Kapitalismus unbedingt verbunden mit Weltwirtschaft. Ja. Also, und zwar, weil sie das sie haben das auch hergestellt. Ja, und zwar, weil die Akkumulation des Kapitals tatsächlich sich an jeder Schranke stößt. Und die nationale ist eine Schranke. Und warum? Also irgendwo wird ja der Weltmarkt als positiv empfunden, weil da menschliche Macht hat, eine weltweite Kommunikation der Menschen, der weltweite Austausch der Menschen, der Waren, der Güter, der beschränkten Rohstoffe an einen Punkten. Im Gegenteil, es dürfen überhaupt keine nationalen Schranken. Auch keine nationalen Schranken, die abgeschottet sind. Nun, wie geht es um ein Volk oder so, ja, in dem Sinne gehen? Er müsste eigentlich noch progressiver sein, diese. Ja, aber verdammt, das Wichtige an der Geschichte ist doch, ich stimme dem sehr zu, wie du sagst, aber das Wichtige an der Geschichte ist doch, damit er erstmal seine, die sozialistischen Kriterien durchsetzt. Wenn er das nicht tut und auf dem Terrain, wo er das nicht tut, wird er an den anderen Kriterien gemessen. Und da muss er die billigere Ware herbringen. Auf den anderen Gebieten, auf dem anderen Terrain. Also ich habe nichts dagegen, dass die Vorstellung von uns soll überhaupt nicht sein, die Nationen sollen sich innerhalb ihrer Grenzen halten. Ja, nun die kleine DDR alles bei sich herstellen, etc. Nein, internationale Arbeitsteilung ist schon eine vernünftige Idee. Aber die hätte man machen müssen. Und zwar machen soll heißen, die hätten die sozialistischen Staaten einrichten müssen. Aber zu sagen, der kapitalistische Weltmarkt, wenn wir ihn, wir betrachten ihn mal, als ob er internationale Arbeitsteilung wäre. Das ist ein Irrtum, der sich rächt. Nein, der kapitalistische Weltmarkt ist keine Arbeitsteilung und deswegen ja, schneidet man sich auch ins eigene Fleisch, wenn man meint, man könnte so tun, wie wenn es eine Arbeitsteilung wäre. Und was den Comecon betrifft, oder darf Comecon, den Rat für gegenseitige Wirtschaft, da haben sie keine Arbeitsteilung eingerichtet, sondern einen Weltmarkt untereinander kopiert. Das ist da die Schande. Die haben sich nicht wie eine sozialistische Staatengemeinschaft mit einem gemeinschaftlichen Entwicklungsziel organisiert, sondern wie lauter Nationalstaaten, die lauter Nationalvorteile aus dem Verkehr ziehen wollen. Und damit natürlich lauter Schranken setzen, was die einen für die anderen und die anderen für die einen zustande bringen und was sie untereinander und insgesamt für eine Entwicklung zustande bringen. Lauter Schranken haben sie organisiert. Lauter Schranken, die alle dazu geführt haben, dass jede Nation als Sondernation am Schluss den Eindruck hat, manchmal zahlt der Kapitalist mehr als der eigene Block, manchmal gibt es beim Kapitalisten was, was man im eigenen Block nicht findet. Am Schluss ist allen Staaten, haben wir letzte Woche schon gesagt, ja, ist allen Staaten einzeln der kapitalistische Weltmarkt via Vorteil gegen die Pflichten der Arbeitsteilung im RGW erschienen. Also die haben die Arbeitsteilung nicht durchgeführt. Noch ein Beispiel dazu. Genauso wie sich jetzt Estland und Lettland gegenüber der Sowjetunion benimmt, haben alle Staaten des RGW sich zu ihrem gemeinsamen Anliegen benommen. Nämlich, ja, wenn wir hier die höher entwickelten sind, dann müssen wir auch mehr Erfolge aus dem Verhältnis ziehen. Sonst entwickeln ja wir bloß Sibirien. Was geht um Sibirien? Na, klar, das ist genau der Gedanke. Sonst schenken wir denen was und tun wir was für die einfach so. Haben sie sich als Nationalisten zueinander gestellt und den kapitalistischen Weltmarkt kopiert? Das sind die hanebüchensten Argumentationen in dem Buch. Weil der kapitalistische Weltmarkt immer noch die Hauptwarenmärkte repräsentiert. Also wo wird am meisten Öl getauscht, wo wird am meisten Kaffee getauscht, wo wird am meisten Werkzeugmaschinerie getauscht. Weil der kapitalistische Weltmarkt immer noch die Hauptwarenmärkte dominiert, deswegen müssen wir, wenn wir untereinander in Verkehr treten, uns an den Preisen der Hauptwarenmärkte des Kapitalismus orientieren. Von wegen? Hätten Sie sich doch wechselseitig die Arbeit entgolden. Oder auch am besten auch das nicht. Hätten Sie doch miteinander ein gemeinschaftliches Entwicklungsprojekt ausgemacht. Also insofern, klar stimme ich zu, das Kleinliche innerhalb engster Grenzen, na, das sollte nicht die Parole sein. Das ist was anderes. Selbstverständlich, auch dein Argument, jetzt wenn der Sozialismus ist doch überhaupt erst die Einrichtung einer weltweiten Kooperation, einer weltweiten Offenheit. Ja, genau. Bloß da muss man doch wissen, auf wen man sich einlässt. Man kann doch nicht, wie das Lehrbuch tut, sagen, wir sprechen von der internationalen Arbeitsteilung und die hat die Unterabteilung zwischen sozialistischen Staaten und zwischen kapitalistischen Staaten. Beides ist eine günstige Arbeitsteilung, aber die haben verschiedene Gesetze, je nachdem, ob wir uns hier oder hier bewegen. Die Wahrheit ist dann, so verschieden waren sie am Schluss gar nicht. Weil sie ihre ganze sozialistische Arbeitsteilung als eine Kopie der kapitalistischen Welt, des kapitalistischen Weltmarkts aufgezogen haben. Also das ist die richtige Richtung. Zurück zu den anderen Argumenten. Was schon mal irgendwie übergefallen, also dass der Weltmarkt irgendwie eine Klimaklappe ist und dass das irgendwie wunderbar mit der Kommunikation klappt, dass das eine von einem kommt zum anderen kommt und so redet sich das alles irgendwie, haben vor allem bei Linien etwas, ja. Und im Prinzip wäre doch das schon noch eine Sache, wenn man das haben will, bedient man sich halt bei den dabei, würde ich schon für wichtig finden, dabei festhalten zu wollen, dass Weltmarkt nicht nur um Austausch oder nicht um Austausch und gebraucht werden ging, damit die Menschheit geschützt wird, sondern dass schon alles den Kriterien des Geschäftsmittels untergeordnet wird. Und weil das hier so eine Relevanz hat, dann sieht es in diesen Sprechen, wo er getauscht wird, auch, sieht auch ziemlich schlecht aus für die Bevölkerung. Also es ist nicht nur BRD-Weltmarkt, das ist zum Beispiel auch Ladezone-Weltmarkt, ein anderes, das ist immer so auf der Landkarte finden. Ich habe tatsächlich den Eindruck, dass von der DDR aus Weltmarkt immer durch die BRD durchgetaktet wird und dann sieht man überhaupt nur Bundesrepublik. Aber Weltmarkt ist eben der ganze Rest der Welt. Oder die gesamte Welt minus sozialistische Staaten. Und da gehört das, was wir gesagt haben, einfach dazu. Kannst du minus sozialistische Staaten machen? Doch. Der Rest der Welt wird von den Gesetzen des Imperialismus beherrscht. Da findet ein Güterverkehr statt, wenn er als Warenverkehr stattfinden kann. Also den Warenverkehr findet nur statt, wenn dabei ein Geschäft erledigt wird, wenn er nicht bedarf, gestellt. Und wie war das dabei? Deswegen gibt es eben, wie ehrlich, immer mir bei dir auch aufgefallen, du hast gesagt, dass wir mal den sozialistischen Staat als ein Unternehmen nehmen, weil alles in einer Hinsicht gestartet ist. Also ich habe den Verdacht, dass dir die Unbeweihrlichkeit überhaupt nicht auffällt, das als Unternehmen zu bezeichnen. Muss er sagen, klar ist er jetzt ein Eigner. Und der verfügt über die, die da drin in diesem Unternehmen arbeiten. Und da kommt natürlich, also Marx weiß klar, auch die Arbeiter als Kostenfaktor vor. Das ist doch ein Irrsinn. Das ist ein Fehler. Die Lohnkosten, das ist ein Selbstkosten gerechnet. Ja, warum denn überhaupt so weit rechnen? Warum denn eine Wirtschaft aufziehen, die gegen das Kapital sein sollte, mit dem humanistischen Ideal für die Arbeiter, für die Produzenten, eine Wirtschaft aufziehen, wo auf einmal wieder die Leute, die den Reichtum herstellen, als Kosten auftauchen? Du sagst auch so, ist doch nicht schlimm, dann nehmen wir es weg und nachher gehen wir es ihnen wieder. Also davon, dass das gehört auf die Atemlage, muss man doch aber auch sagen, das kostet doch leider auch Produktivkräfte. Das Wegnehmen, das Berechnen, das wieder zuteilen, das Überlegen, wer kriegt wie viel. Also das wäre ja kein Schlimm. Ja, ich würde wenn die Löwen in Wirtschaft aufziehen und so weiter. Das ist ganz so mit Wertrechnung. Von Wertrechnung habe ich gesprochen. Dass man zusammenbringt mit Gebrauchswerte, die spezifiziert durch Entwicklung weltweit oder so, ja, das hast du ja auch nicht mit Rechnen gemeint. Du hast ja von Billigwaren gesprochen. Das war kein Ausgangspunkt. Für die war völlig selbstverständlich, dass ein Gebrauchswert einen Preisschild drum haben muss. Ja. Dann ist es schon ja, und dagegen wollte ich was sagen. Darüber müssen wir, meine ich, auch diskutieren. Ja gut, wenn wir darüber diskutieren wollen, dann müssen wir von dieser Person den Weg der Theorie und der Praxis des Sozialismus machen. Denn die sind dann zu machen, scheint am Anfang des Sozialismus. Also es gibt keinen Preisschild mehr, es gibt keinen Wert mehr. Wir machen eine reine Naturwirtschaft. Ja, für das ist es nicht verwirklich. Ja, das heißt nicht jetzt, da sind wir da eine ganze Menge weiter an Jahren und so, aber das wurde ja probiert, wurde ja durchgeführt, das ging ja nicht. Ja, und da gab es ja viele Versuche, das ist ja auch so groß und schwer von ihrem Bewusstsein geworden, das ist ja mehr. Und innerhalb derer dann die Weiterentwicklung dieses Systems und dann auch die positive Weiterentwicklung. erfolgen kann. So, vielleicht ist irgendwie das ein Ansatz für meine Suche, ja? Um bestimmte Probleme, gerade mal diese Schuldenbildung von Traditionen oder sowas im Rahmen der Weltwirtschaft zu lösen. Also jetzt habe ich die Analogie nicht verstanden. Also was leistet die Fabrikgesetzgebung und 10-Stunden-Bill und sowas, was leistet das im Verhältnis zu Sahelzone oder Weltwirtschaft? Das ist ein äquivalenten Austausch zwischen Kapitalisten und Arbeitskraft, die Arbeitskraft durch den Kapitalisten verfolgen. Trotzdem konnte sich unter den damaligen Bedingungen, trotz dieses äquivalenten Austausches, trotz dieser Gesetze der Bauernproduktion im Prinzip her, die Arbeitskraft nicht reproduzieren, in dem Maße stand die Gefahr der physischen Niedergang der Arbeit an. Also das nicht mehr reproduzieren konnte. Und dann die Gefahr für das Kapital. So, Produktion kriegt ein bisschen wirklich, also Kinder kriegen Wohnen, ja, Überleben war das. Ja, ist schon klar. Aber trotzdem, ich höre noch nicht. Pass auf, ich halte mal eine Rede dazu, ja. Dann sag mal, ob es dich trifft. Erstens, was du als letztes erwähnt hast, die Sache mit dem Überleben der Arbeiterklasse im Kapitalismus als Existenzbedingung des Systems. Ja, das ist klassisch nicht der Standpunkt der Arbeiter und das Arbeiterinteresse, sondern das ist der Standpunkt der sozialen Frage. Adressiert wird sich da geistig nicht an den Ausgebeuteten, der nichts davon hat, sondern an den Ausbeuter, der es nicht mehr lange überleben würde, wenn er so rücksichtslos mit seinem Instrument umgeht. Die soziale Frage, in Deutschland von den Kathedersozialisten vertreten und letzten Endes der Standpunkt der Sozialdemokraten immer. Die soziale Frage, die ist die notwendige Berücksichtigung der Proleten im Interesse der Fortsetzung der Ausbeutung. Der Standpunkt der Arbeiter ist die Kritik der Ausbeutung und nicht ihre Berücksichtigung, damit die Ausbeutung nicht mitsamt dem gesamten Volk ausstirbt. Also dem Thema, es gibt Existenzerfordernisse des Systems, die doch zu berücksichtigen sind. Deswegen bin ich ein Gegner der Ersetzung der berühmten Klassenfrage durch die Menschheitsfragen, wie es Gorbatschow jetzt macht und so weiter. Menschheitsfragen sind alle Formen dieser sozialen Frage. Ich meine, der Logik davon nicht des Materials. Ja? Die ökologische Problematik, genau dieselbe Sache. Da sagt man nicht, ich will keine schlechte Luft atmen, sondern wir dürfen doch keine so schlechte Luft atmen, dass wir alle dran sterben. Ja, da ist der Standpunkt der Volksgesundheit, der Volkssubstanz ist da der Standpunkt und ist ein sehr rücksichtsloser Standpunkt gegen das Individuum. Ja, das zu dem Thema, es gibt so Existenzerfordernisse. Übrigens, für diese Existenzerfordernisse braucht es keine Marxisten. Naja, das System will schon selber überleben, da braucht es keine Gegner nicht dazu. Umgekehrt sollten sich seine Gegner auch nicht in Überlebenssorgen des Systems engagieren. Das bloß zu dem Thema. Jetzt zweitens. Nochmal zurück zu deiner ursprünglichen Geschichte. Äquivalententausch, Billigkeit der Ware, Ausbeutung. Ich glaube, du hast in der Volkswirtschaft, in der sozialistischen politischen Ökonomie eine, wie ich meine, nicht richtige Vorstellung vom Äquivalententausch gelernt gekriegt. Und zwar, der Äquivalententausch hat nichts zu tun damit, dass den Menschen die Arbeit entgolten wird. Ja, das steht bei Marx schon auf. Den Menschen wird die Arbeit keineswegs entgolten durch den Äquivalententausch, sondern meine Ware hat eine Kaufkraft. Die Kaufkraft meiner Ware bemisst sich an der Angewiesenheit der anderen auf meine Leistung. Umgekehrt, das Bedürfnis der anderen ist mein Hebel, sie zu einer Leistung für mich zu zwingen. Das ist ein wechselseitiges Erpressungsverhältnis. Und der Grad der wechselseitigen Angewiesenheit entscheidet über die Kaufkraft meiner Ware. Deswegen findet nirgendwo in der Welt ein Äquivalententausch statt. Ja, der Äquivalententausch, das ist das Gesetz der Konkurrenz. Wohin die Tauschrelationen tendieren, wenn jemand dahinter kommt, na, der erpresst aber wunderbar. Das möchte ich auch. Deswegen existiert ein Äquivalententausch zum Beispiel auf dem Weltmarkt. Und der besteht darin, dass ich 100 indische Arbeitsstunden gegen eine Arbeitsstunde bei BMW tauscht. Das ist aber nicht ein Verstoß gegen den Äquivalententausch, sondern das ist er. Ja, es sind die Idealisten des Tauschens, die hier vom ungleichen Tausch reden und dann das Ideal aufbringen, es wäre doch quasi bei der Warenwirtschaft versprochen worden, Stunde gegen Stunde. Ist nie versprochen worden. Es heißt nicht Stunde gegen Stunde, sondern es heißt Stunde auf der Basis der durchschnittlich notwendigen Arbeitszeit ist, bitte? Nicht mal das, sondern heißt eigentlich Zufall. Ja. Das irgendwo setzt dann. Als Gesetz der Konkurrenz setzt sich dieses mit der durchschnittlich notwendigen Arbeitszeit durch, ohne dass die Behauptung, dass die jemals aktuell bezahlt wird, aufgestellt werden kann, das da ist. Deswegen ist der Außenhandel auch kein Äquivalententausch in irgendeinem Sinne. Wenn der eine Arbeit aufwendet und der andere Arbeit aufwendet, dann kommen beide gut davon weg. Stimmt gar nicht. Wenn der eine Arbeit aufwendet und der andere Arbeit aufwendet, dann sieht man, wie wenig die Arbeit mancher Leute wert ist. Nur so geht das Gesetz des Äquivalententauschs. Der Kapitalismus könnte prima sein, wenn sie alle auf derselben Stufe wären. Drauf geschafft. Da ist, das sage ich erstmal sage ich da dagegen. Aber weil es Kapitalismus ist, sind sie doch keineswegs alle je auf derselben Stufe. Und auch dann würde das wechselseitige Erpressungsverhältnis nicht beendet werden, sondern du hättest quasi die Idee, beim wechselseitigen Erpressen gäbe es sowas wie ein Gleichgewicht in anderem Sinn als jetzt. Aber ich bin doch ein Feind vom wechselseitigen Erpressen und nicht der Gegner und nicht der Anhänger dessen, dass beim Erpressen, wenn es schon um Erpressen geht, möglichst gleichgewichtige Feinde auftreten sollen. Jetzt sagt sie, ich bin ein Idealist, ja, die Welt ist schlecht. Und, aber das müssen mir gerade die Sozialisten aus dem Osten immer erzählen. Das erzählen uns ja schon die Kapitalisten aus dem Westen. Ich schlage im Prinzip erstmal dem Indischen wie dem DDR und dem westdeutschen Arbeiter. Ich schlage ihnen vor. Nein. Ja, den kapitalistischen Weltmarkt, den müssen wir revolutionär kaputt machen. Nicht in ihm eintreten, das ist ja quasi die defensiv bescheidene Variante. Die offensive Variante ist, man muss halt in diesen Zentren des Kapitals was losmachen. Aufhören damit. Ja, das bitte sehr. Das kann jeder sagen, das ist aber nicht realistisch. Das sage ich aber, realistisch ist es, dass man sich in ihm begibt. Und drin umkommen. Was danach machen? Ja, also entweder, wenn es im Inland geht, dann wird es weltweit wohl aufgehen. Ein gemeinschaftliches Produktionsziel festlegen. Und die nötige Arbeitsteilung dafür als Kooperation organisieren. Das ist die Gegenvorstellung. Kannst du wieder sagen, die sozialistische Geschichte hat gezeigt, dass es nicht ging. Aber darüber will ich dann auch empfehlen, reden wir mal. Nein, meinetwegen auch jetzt, das ist ja nicht so ein altes Problem. Bloß, das ist der einzig denkbare Gegenpol. Alles andere heißt immer neue Formen von diesen. Und man sieht ja, dass mit den gemeinschaftlichen Produktionszielen und mit der unmittelbaren Kooperation, weil das hat man in Indien ja auch. Also dieser Arbeiter, der sein Lehrer, der nicht mit dem Lehrer, der Arbeiter, der Arbeiter, der hat ja auch so eine gemeinsame Produktionsziel, nämlich in seiner indischen Dorfgemeinschaft, wo er lebt. Und da braucht er unmittelbare Kooperation, und dann ist er. Ja. Und wenn der kapitalistische Weltmarkt nicht wäre, und das ist keine Kooperation, ich habe gesagt, da würde er nie einen BMW kriegen, wenn es kein Weltmarkt gäbe, der indische Stehflüger. Aber, dass die indische Arbeitsstunde 100 mal so klein, also ein Hundertstel von der westdeutschen ist, Das ist ein schönes Zeichen dafür, dass es offenbar, keine Arbeitsteilung vorliegt. Denn das ist eine der übrigens in euren Lehrbüchern immerhin noch vorhandenen Erinnerungen. Eine vergesellschaftete Arbeit, die ist durch den Plan, durch die gemeinsame Orientierung auf einen Plan zieht. Da ist deswegen jede Stunde eine Stunde. Weil die Gesellschaft sich das vornimmt und ausmacht, wenn der eine Arbeit verrichtet, dann ist sie uns gerade so viel wert, sie ist ja auch nötig, wie eine andere Arbeit, die auch verrichtet wird. Ist das Lustige, dass die Sozialisten das erst sagen und dann weiter sagen, aber zweitens, bei uns gibt es ja auch noch Kolchosen auf schlechten Böden und auf guten Böden. Und dann fangen sie gleich wieder das Düfteln an. Und statt dass sie sagen, wir brauchen doch das ganze Getreide, also lassen wir es am Bauern auch nicht raus, ob er auf einem guten oder am schlechten Boden ackert. Steht, machen ihn nicht haftbar durch Nachteile, machen ihn nicht haftbar für den guten oder schlechten Boden, die modernere oder nicht so moderne Ausstattung der Fabrik. Das sind Zeichen, dass im Osten einerseits Erinnerungen an Arbeitsteilung existieren, andererseits dies aber nicht durchgeführt wird. Sondern im Osten gibt es jetzt schon das, ja, wer in der altmodisch eingerichteten Fabrik seine Arbeit verrichtet, der hat so seine Schwierigkeiten, ob er auf den sozialistischen Wert kommt. Wer natürlich das Glück hat, in einer modern eingerichteten die Arbeit zu verrichten, der liegt leicht über dem sozialistischen Wert. Also auf die Weise haben sie wieder eine Wertproduktion und damit keine vergesellschaftete Arbeit eingerichtet. Deswegen war meine Idee der vergesellschafteten Arbeit, ja, wenn der Inder eine Stunde arbeitet, dann ist es in unserem weltweiten Kommunismus uns gerade so ehrlich viel wert, wie wenn der BMW-Arbeiter eine Stunde arbeitet. Und nur das übrigens auf der anderen Seite die Freiheit und die Mittel, die Produktivkräfte auch zuzuteilen. Alles andere sind lauter Beschränkungen dafür, dass Produktivkräfte erstens überhaupt entstehen und zweitens zum Einsatz kommen. Das Problem, aber du willst weltweit so eine Kooperation organisieren, das hat sich irgendwie gesagt, dass Experimente schon machen. Letztendlich beruht das auf dem gleichen Prinzip, wie diese indische Dorfgemeinschaft heute funktioniert, durch einen kleinen Rahmen. Da meine ich ja auch. Meine ich einfach das alles vorschreiben und das machen. Meine ich aber worauf das dann hinausläuft? Ja, das ist vom Prinzip her trotzdem ein Herrschaftsverhältnis, weil das ja irgendeiner muss ja zuteilen, muss ja den Plan machen. Und irgendein anderer wird in bestimmter Zeit von seinem Produktivkraft und Bauern geteilt. So, aber erstens wechselst du jetzt das Thema. Und zwar, weil vorher ging es ja um die wirtschaftlichen, um den wirtschaftlichen Nutzen der Arbeit. Wenn ich also fast mal sage, ja bitte, wenn das Herrschaft ist, die Herrschaft ist mir gerade recht, die mir mal den Nutzen der Arbeit garantiert. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite, ach, ob man dann Herrschaft dazu sagt, wenn sie nichts wie die nützliche Teilung der Arbeit organisiert, ist doch immer noch eine zweite Frage. Das Problem ist nicht die Herrschaft, das Problem ist nicht die Stagnation, die in der Geschichte rauskommt. Das Problem ist noch anders. Was ist da Nützlichkeit? Was ist denn das Kriterium? Daran scheitert der bis jetzt. Das ist mein Fazit eigentlich, das scheitert an dem Sozialismus. Es gibt im Sozialismus eben kein Kriterium der Nützlichkeit. Alles, was Kriterium ist, ist das einzelne Arbeit. Hast du ja vorhin noch Popolamel gesagt, nützlich alles ist, was Arbeit ist. Nun kann ich für mich selbst arbeiten, dann bin ich unnützlich. Ich kann für andere arbeiten, ich kann irgendwelche Luftstände aufbauen, ich bin trotzdem nützlich. Wer sagt denn in dem Falle, dass es nützlich oder dann ist das Kriterium? Und ich bin jetzt zu dem Schluss gekommen, nur eben über diese Wertkategorien kann man so Kriterien in dieser komplizierten Welt eben noch haben. Aber in einer Markenbrauch jede Nützlichkeit aufkommen. Ob der jetzt eine Westmark hat oder eine Ostmark, da hast du keine Nützlichkeit, keinen Kram drin. Das ist das Schöne, denn der Nutzen wird gemessen durch die Abstraktion von Nutzen. Naja, der Gedankenmensch ist doch, dass die Menschen nicht alle so einsichtig, so willig diesen Gedanken ihres eigenen Nutzens anhängen sein sollen. Wie ist das? Das ist auch. Die Nützlichkeit, also die Bewertung der Nützlichkeit, das ist mein letztendliches Fazit, was nicht klappt. Und das entspringt aus daraus, dass Dickens nur 2 Stunden am Tag arbeiten muss, weil mir eine Arbeit zugeteilt wurde, die eben nur 2 Stunden am Tag braucht. Wisst ihr bei euch auch, der Zoodirektor von Berlin hat sich vorher sehr beschwert, dass er nur 60.000 Mark bekommen hat. Beschwert? Ja, hat sich beschwert. Ja, Wahnsinn. Ja, das kann mich so, ich habe mich nicht gewundert. Ich habe mich beschwert, dass er meinen Chef, dass mir eine Arbeit zugeteilt wurde, dass es nur 2 Stunden dauert. Daraufhin habe ich ein paar Monate eine Zusatzarbeit gekriegt, aber die ist dann ausgelogen. Und ich sage, also ich muss ja echt sagen, ich habe mich danach wieder sehr schnell zurückgezogen, weil mir in meinen 2 Stunden viel besser geht, als wenn ich 8 Stunden. Ich bin dann 2 Stunden am Abend, ja. Mehr oder weniger, aber ich kann nicht mehr so ein Also. Reden wir mal über solche ganz biedern Fragen, also untheoretische Fragen. Das erste ist, dir ist aufgefallen, du sitzt in der Arbeit rum und tust gar nichts. Und es ist ganz normal, dass du sagst, jetzt sitze ich eh schon rum. Da könnte ich auch was Nützliches machen. Und ich würde mir keine Zacke aus der Krone brechen und es wäre keine Schande. Es ist gar nicht so vernünftig, den Tag in Büros und Kabäuschen abzusitzen, wenn man gar nichts zu tun hat. Dir fällt erstmal die Unvernunft der Situation auf. Zweitens, die Unvernunft der Situation kommt jetzt aber von einer Mischung. Die kommt nicht davon, dass so wenig Arbeit anfällt. Das ist ja das Glück einer Gesellschaft, wenn wenig Arbeit anfällt. Die Unvernunft der Situation ist doch die Mischung. Es fällt wenig Arbeit an, aber die 8 Stunden werden nicht kürzer. Ja, wenn sie dich heimliegen, würdest du dich nicht beklagen. Dann wüsstest du, was du zu tun hast. Jetzt würdest du Sport treiben oder Bilder malen oder sonst irgendwas. Das wäre der Luxus einer Gesellschaft, die eben die Arbeit ein Stück weit auch schon überflüssig gemacht hat. Er ist nicht vernünftig, nein, der reale Sozialismus nicht. Er betet die Arbeit an. Jeder soll Arbeit haben. Und übrigens nicht zu knapp. Wenn die Arbeit weniger wird, das allererste, ja Leute, geh doch heim. Es wird erzählt von Wettlern, die das beurteilen, ob es stimmt oder nicht, will ich mich nicht reinmischen. In den Fabriken der DDR gibt es so etwas wie, da ist immer ein Mann in Reserve. Nicht für jeden Arbeitsplatz gleich ein Zweiter, aber doch für 3er Förder. Ja, erstens, wenn man so will, das ist eine Form von Lebensqualität in einem bescheidenen Umfang. Ja, dann können sie eben auch mal weg, dann können sie auch mal zu viert kommen und man geht erst dann wieder an die Maschine, wenn ein Sonderfall eintritt oder der andere zum Kaffee darf. Bitte, es muss kein Fehler sein, ja? Nur, viel vernünftiger wäre, wenn diese Gesellschaft sagen würde, Leute, wenn ihr nicht gebraucht werdet, geht heim. Macht euch schön. Aber bleibt in der Gegend von irgendeinem Telefon, haben wir natürlich zu wenig, ne? Bleibt in der Gegend von einem Telefon, wenn was los ist, rufen wir euch. Überhaupt. Ja, du könntest ja Siemens mal die Telefone. Überhaupt. Die Organisation einer gesellschaftlichen Arbeit, ihr kriegt so viele Leute zugeteilt, benutzt. Wenn sich bei euch nach 2 Jahren, meinetwegen nach einem 5-Jahres-Plan, rausstellt, ihr erübrigt die Hälfte oder 10% und ihr schickt die immer heim und die haben einfach ein lockeres Leben. Oder ihr stellt sie nach einem Jahr heraus. Seid so anständig, stellt euch, wenn neue Aufgaben anstehen, zur Verfügung. Wer würde das dann nicht machen? Will ich richtig erstmal sagen, wer würde es denn nicht machen, wenn neue Aufgaben anstehen, deren Nutzen abzusehen ist, deren Vorteil jedem ins Auge springt? Ist doch was ganz anderes, in einer Gesellschaft zu leben, wo ein Arbeitsregime herrscht. 8 Stunden drunter wird bei keinem erlaubt. Am Schluss auch übrigens beim Bücherschreiber nicht. Da kenne ich jetzt Leute von euch, die sitzen in Philosophenabteilungen und müssen sie 8 Stunden dort sitzen. Ich glaube, die studieren 8 Stunden und schreiben 8 Stunden, bis die Finger kracht. Das kann ja unmöglich sein. Die Arbeit geht anders. Also braucht man auch da kein Stundenregime zu machen. Die ganze Form des Stundenregimes ist schon die Form, der Mensch ist das Instrument einer Arbeit, deren Zweck irgendwo anders liegt als bei ihm. Sonst bräuchte man ihn nicht durch Zwänge in ein Arbeitsregime zu zwingen, wo er dann wirklich der Schmarotzer und Idiot wird. Also das wird er ja dadurch, durch das Verhältnis. Ich muss die 8 Stunden sowieso absitzen, jetzt schone ich mich innerhalb der 8 Stunden. Jetzt wird auf der einen Seite rumschlawinert und auf der anderen Seite gar nicht viel Arbeit gemacht. Das alles müsste nicht sein, wenn ein klares und einfaches Verhältnis kommt. Es gibt Arbeiten, die müssen getan werden und das leuchtet doch jedem ein. Übrigens, wenn es nicht einleuchtet, soll sich melden. Den möchte ich erstmal sehen, der zugibt, dass das Brot nicht gebacken werden muss. Oder dass die Wohnungen nicht renoviert werden sollen. Das, den Menschen gibt es doch gar nicht, in der DDR nicht und im Westen nicht. Eine einfache Organisation der notwendigen Arbeit, deren Sinn kein Mensch bestreitet. Und dann soll sie sich jede Arbeitsgruppe, jede Fabrik so vernünftig und zweckmäßig und arbeitssparend einteilen, wie die gerade existierenden Mittel und die gerade existierende Intensität der Arbeit erlaubt. Dann wird übrigens die Arbeit sehr viel intensiver, weil sie sehr viel kürzer wird. Also, das schwebt mir als Vernunft des Produzierens vor. Und jetzt als drittes, das ewige Argument, der Mensch ist zu blöd dafür. Angenommen, der Satz stimmt. Der Mensch ist zu blöd dafür. Warum soll sich die Menschen dann nicht die blöde Welt so einrichten, wie es ihrer Blödheit entspricht? Das ist ein ganz komischer Gedanke. Der Mensch ist zu blöd dafür, hat immer den Fortschritt im Denken. Also braucht er Führung. Der Mensch ist zu blöd für vernünftiges Arbeiten, also braucht er einen, der ihn an die Arbeit bringt. Gewisse Satzungen, gewisse Gesetze, gewisse Regelungen. Immer der Mensch ist ein dummer Hund, ist der erste Satz. Aber der zweite Satz heißt doch, und wir dürfen es nicht zulassen, dass er es ist. Wenn er es ist, gibt es kein Recht auf der Welt, warum er es nicht bleiben soll. Wenn er es nicht ist, und das ist ja die Wahrheit, dann gibt es keinen Grund, warum man es irgendwas in die Richtung einrichten müsste. Andersrum. Nur dadurch, dass die Menschen inklusive des realen Sozialismus überhaupt nur Verhältnisse erlebt haben, in denen sie Instrumente eines Reichtums sind, der nicht einfach mit ihrem eigenen Lebensunterhalt und mit ihrem eigenen Fortschritt in eins fällt. Nur dadurch werden sie, aber dann ja vernünftigerweise und gar nicht, weil sie dumm sind, Schlawiner, arbeitsscheu und kleine Schacherer und was sich da halt so anbietet. Nur deswegen, wenn die Arbeitsverhältnisse vernünftig sind, wenn die Arbeitsverhältnisse vernünftig sind, übrigens, dann gibt es immer noch Individuen, die sagen, ich drücke mich. Dann sollen die Kollegen sagen, du drückst dich nicht, fertig. Da sollen die sagen und machen, deren Anliegen es ist. So ist doch in unserer Organisation auch. Ja, wir verteilen Flugblätter, dann muss man früh um 5 Uhr antreten. Das ist sehr unbequem. Einer soll die Flugblätter holen, 3 stehen schon am Werkstor. Der eine verschläft. Ja, was passiert? Erstens, es passiert. Faktum. Zweitens, es wird geschimpft. Drittens, der reißt sich zusammen. Er billigt ja das Anliegen. So kann es überall in der Welt organisiert. Und wer sagt, die Menschen sind dümmer, der soll ihnen dann auch das Recht zubilligen, dass sie dumm sind. Und nicht sagen, dann sorge ich für Führung, damit sie ihre Dummheit nicht ausleben können. Ja, die Idee, man muss den Menschen zu seinem Glück zwingen, ist ein Herrschaftsgedanke und er lebt davon, dass es sich nicht um sein Glück handelt, wozu er gezwungen wird. Vielleicht dumm oder so würde ich auch nicht mehr sagen. Ich bin der Meinung, wenn ich von meiner eigenen Person rede, der Mensch ist faul. Eben, das ist ja auch ganz vernünftig. Arbeit ist ja der einzige Aufwand, den er treibt. Und es muss also schon irgendwelche Mittel geben, um dich zu zwingen. Vorsicht. Um dich zu zwingen. Ja. Du würdest lieber, sei mal ehrlich, du würdest doch auch nicht die Hände in den Schoß legen und warten drauf, dass du verhungerst, weil du zu faul zum Arbeiten bist. Ja, aber dann ist auch ganz nicht schon wieder aus. Nein, überhaupt nicht. Ja, sei Hunger. Dein eigenes Bedürfnis ist dein Grund zur Arbeit. Das ist das einzig rationelle Verhältnis. Alle Welt hat andere Gründe zur Arbeit organisiert als dein Bedürfnis. Ja, wenn du das auch noch als Zwang ausdrückst, das kannst du machen, da hast du ja alle Unterschiede ausgewischt. Ja, das schwebt mir vor als das Vernünftige. Mein Bedürfnis ist mein Grund zur Arbeit. Und meine Arbeit ist die Mittel dazu, ist das Mittel dazu. Und es hat ein Maß an diesem Mittel. hat am Mittelcharakter. Ja, schon, aber du würdest wieder ein Bezugssystem aufbauen, irgendwie, wenn du müsstest mir ja nachweisen, ich habe jetzt gearbeitet, damit ich irgendwie einen Bezug dafür kann. Ich kann mich dann jetzt irgendwie, da gibt es ein Konto meinetwegen oder ein Lager und da gehe ich hin und da wird mir meine Kleidung, mein Essen, mein Fahrfernseher, mein Videokamera aushändigt oder mein BMW. Und wenn ich das alles habe, habe ich schon so ein gesellschaftliches Bedürfnis, arbeiten zu gehen, wenn irgendwie der Gesellschaft wieder zurückzugehen. Das hätte ich ja nicht, ich habe alles. Und das lachen wir erstmal für eine Weile. Du weißt, wenn du dein Brot aufgegessen hast, deine Kaltsteaks verfault sind, weil du es nicht geschafft hast, weil du so viel davon genommen hast, überlegst du dir das schon. Oder ansonsten, verhungerst du halt in deinem Nein, ich bin ganz einfach. Alle Wenn sich alle so benehmen wie du, nimm's mal so, wenn sie alle so benehmen wie du, dann kommst du zu dem BMW gleich gar nicht, sondern dann bleibst du auf der niedrigsten Stufe des Bescheidens. Ja, übrigens, macht euch mal nichts vor. In der DDR gibt es einen Volksaufstand mit dem Argument, unser Staat bringt uns nicht korrekt zur Arbeit. Also bitte, das klagt das Volk, dass der Staat keine Gelegenheit zur intensiven Arbeit bietet. Von wegen, der Mensch will nicht arbeiten. In der DDR ist ein ganzes Volk kritisch, weil es nicht genug und nicht effektiv genug arbeiten kann. Warum ist es kritisch? Weil es die Bedürfnisse, die hier eben teilweise zum Teil, jawohl. Über Verwandte, über Fragefahrenden und so weiter und so fort. Jawohl. Weil es die Bedürfnisse eben nicht befriedigen kann. Und da zieht es zum Schluss, weil der genauso arbeiten wie hier, ein Schlosser ist drüben und hier ein Schlosser, oder ein Schmied ist drüben und hier ein Schmied. Ja. Und ich glaube nicht, dass eure Hufschmiede mehr Hufe im Jahr machen als unsere Hufschmiede. Weil inzwischen nicht sehr wenig Hufe sind. Ist egal. Obwohl es bei euch Hufschmiede gibt und bei uns nicht. Ja, aber ja. Irgendwie hat es ja nicht geklappt. Vorsicht, erstmal. Jawohl, die sehen die Bedürfnisse hier und. Jetzt kriegen sie es, aber jetzt nehmen wir mal das. Für sich wäre das kein unvernünftiges Verhältnis. Schau mal, da drüben gibt es, angenommen, bessere Autos. Und die Reisezüge fahren schneller. Und das wollen wir auch. Warum denn nicht? Das ist doch vernünftig. Und wir wollen auch arbeiten dafür. Das ist nicht das Problem. Den Aufwand für das Bedürfnis treiben wir schon. Wir stoßen auf Hindernisse, diesen Aufwand effektvoll leisten zu können. Für dich keine Kritik, das ist doch ein vernünftiges Verhältnis. Und ich bin kein Vertreter, also so dürfte es auch nicht aufhören, dass quasi das Ganze erregend für Existenzminimumsarbeit wäre, also für bescheidenste Lebensverhältnisse überhaupt nicht. Nur wenn ich mal was wünschen dürfte, dann wäre es das, dass das die DDR-Bevölkerung dann sagt, und warum soll das bei uns mit dem Sozialismus, der doch immer die Arbeit fürs Bedürfnis herrichten wollte, warum geht das hier nicht? Statt dass sie das fragen, sagen sie, warum gibt es bei uns keine Kapitalisten wieder drüben, wo alles so prima klappt. Wenn ich schon, und das ist doch richtig, die Kritik an den eingerissenen Verhältnissen, am Lebensstandard und so weiter, in der DDR, im Namen des Bedürfnisses führe, kann ich mich doch nicht mehr im selben Moment dafür aussprechen, dass die größeren Gewinne die Lösung der Frage wären. Und das ist nämlich der zweite Gedanke, der in der DDR, in der internen Kritik der DDR sofort kommt. Erstens, bei uns gibt es zu wenig. Zweitens, warum? Weil die Investitionskraft, die Modernisierung, letztlich die Gewinne, die man wieder einsetzen kann, zu gering ausgefallen sind. Am Schluss beklagt sich das Volk. Ausgangspunkt Bedürfnis. Am Schluss beklagt sich das Volk, dass die Ausbeutung zurücksichtsvoll gegen es passiert ist. Und das ist doch ein irrationaler Übergang, ist doch unvernünftig, wenn der Ausgangspunkt des Bedürfnisses war. So, das ist die Linie der Kritik. Ja, sagst du, ich bin ja Idealist. Ja, das gibt dann ja das Gegenüber, man soll sich gesellschaftliche Arbeit möglichst organisieren. Das ist der Punkt. So, das Problem besteht bloß halt daran, ja? Du hast einen, der hier so lange wartet, bis er selbst einen Schlüssel in den Kühlschrank vergangen ist, und der will wirklich arbeiten und nicht für die So, und da, ja, und dann hast du 70 Millionen oder noch mehr, ist ja egal, ja. Die müssen da in der Wirtschaft so organisieren, verstehen das Problem besteht ja bei dir darin, du musst das ja alles irgendwie sozusagen, du musst alles durchorganisieren. Du willst ja kein Geld haben, den Geld und Markt, das sind ja bestimmte Spielräume. Das sind ja doch auch Selbstständigkeiten der einzelnen Projekte, der einzelnen Menschen, der einzelnen Betriebe. Die sind dann das, wo sich das dann auf dem Markt regelt. Das ist so ein mehr oder weniger automatischer Mechanismus. Ja? Du willst das jetzt alles irgendwie in die Reihe kriegen und so einen großen Mechanismus, den willst du organisieren. Und so. Also, das könnte für den einen Moment für eine bestimmte Zeit 5 Jahre klappen. Danach? Machen wir ja einen neuen Plan. Mehr wie 5 Jahre hält er ja nicht. Aber du musst ja auch das gesamte Wirtschaftsrecht, du musst ja auch die gleichen Bedingungen, du musst ja auch einrichten, dass es wirklich nicht so geht, jeder geht nach seinem Bedürfnis, sondern mal irgendwie sieht was verarbeiten und dann geht er los und guckt doch mal was, die müssen ja alle beteiligt sein. Ja? Also ist schon die Frage, ja? Jeder muss sich da verpflichten, auch zu arbeiten. Das ist schon wieder die Frage der Arbeitspflicht und die Arbeit, und das, wie kriegst du das in der Reihe? Das ist auch wieder irgendwie über Entlohnung bezahlen und das zu stimulieren. Wie willst du das vermitteln? Du hast ja auch. Bedürfnis nach Arbeit, es gibt den Marxismus, also in der Theorie der sozialistischen Staaten, gibt es eigentlich zwei, sag ich mal, Menschenbilder. Das eine ist das Existierende und das andere ist das Zukunftsbild. Zukunftsbild, das ist die Gesellschaft, der Sozialismus sagt, er macht keinen Übergang zum Kommunismus. Jetzt glauben sie nicht mehr dran, aber früher haben sie dran geglaubt. Sie machen den Übergang zum Kommunismus und der Übergang zum Kommunismus, der ist dann, da sind sie wirklich hanebüchen, wenn die Gewinne so riesig sind, dass man nicht mehr nachrechnen braucht. Ja, also wenn die Ausbeutung so groß ist, dass es wirklich so wurscht ist, dann machen wir Kommunismus. Aber das ist das Zweite, wenn die Arbeit das erste Lebensbedürfnis geworden ist. Das ist auf den Punkt, kommt man jetzt an. Es ist die Vorstellung, wenn das Arbeiten selber vom Menschen nicht mehr wegen des Produkts gemacht wird, sondern einfach so. Wenn der Arbeitsidealist so fertig ist, dass er überhaupt nichts mehr von der Arbeit will, dann brauchen wir auch nicht mehr nachrechnen. Wirklich, das ist die ganz schlimme Idee des neuen Menschen. Marxismus hatte früher mal geheißen, nicht wir wollen den Menschen verändern, sondern wir wollen die Verhältnisse verändern, damit der Mensch mit seinem Egoismus, mit seiner Bequemlichkeit endlich zum Zuge kommt. Und der Kommunismus im Osten, der hat die Idee aufgebracht, der Marxismus, der muss erst die Verhältnisse ändern, damit er dann den Menschen ändert. Und wenn dann der Mensch so verändert ist, dass er der reine Arbeitsidealist ist, das erste Lebensbedürfnis, dann brauchen wir ihm die Produkte nicht mehr vorenthalten. Warum? Weil dann will er sie ja eh nicht mehr, dann will er ja eh bloß die Arbeit. Also die Idee, dann brauchen wir nicht mehr nach Leistung, nach Fähigkeiten etc., ne, diese Logik. So, jetzt sage ich was dagegen. Vernünftig eingerichtete Verhältnisse. Erstmal, das heißt welche? Wenn ein Jahr mehr gearbeitet wird, dann gibt es mehr Schwimmbäder oder mehr U-Bahn-Stationen und mehr Wohnungen und so zu. Und das sieht jeder. Dann sind die Leute nicht so unvernünftig, sich nicht daran zu beteiligen. So, jetzt zweitens. Jetzt kommst du. Aber es gibt doch echte Faulfelse, die schlawinern sich durch. Angenommen, es gibt sie. Übrigens, er ist doch das Gegenbeispiel. Ne? Er ist doch nur theoretisch dafür. Vorhin hat er sich beklagt, dass er nicht genug zu arbeiten kriegt. Ja, tatsächlich ist jeder Mensch so verantwortlich, wenn die Verhältnisse, die Verantwortung nicht von vornherein zum Idiotentum stemmt. Also deswegen ist tun wir nicht so, dass wir uns so sicher werden, wie dumm der Mensch ist. Aber der zweite Schritt. Gut, dann gibt es welche, die wollen nicht arbeiten. Da gibt es zwei Schritte im Verhältnis zu denen. Der erste Schritt ist dann direkt politisch und nicht ökonomisch. Man streitet mit solchen Leuten, ob sie sich nicht auch ein bisschen zur Verfügung stellen wollen, wenn die anderen die Arbeit für sie machen. Man setzt wirklich aufs Bewusstsein und nicht auf eine Erpressungstechnik, die den schon wieder irgendwie unvermeidlich dazu bringt, sich nützlich zu machen. Der Sozialismus in der DDR hat an dieser Front einige Versuche gemacht. Ja, da die nicht immer gleich mit dem Kriminalrecht gekommen sind, sondern einfach den Leuten ein bisschen ins Gewissen reden. Und sie haben damit einiges erreicht im Verhältnis zum Westen. Auch das, die Leute sind nicht gleich ganz so unvernünftig. Nur, die Staatenlenker waren mit der Leistung nicht zufrieden, die da zustande gekommen sind. Sie wollten immer noch mehr davon. Und das Zweite, auch das möchte ich noch sagen, in einer Gesellschaft, in der die notwendige Arbeit organisiert wird, fällt erstmal mindestens die Hälfte der im Kapitalismus und im realen Sozialismus existierenden gesellschaftlichen Funktionen weg. Wie viel Arbeit wird verrichtet nur deswegen, weil der Reichtum im Westen die Form des Kapitals annimmt? Ja, das ist, wenn wer die drei Bände vom Markt studiert, da kannst du das rausfinden, ja? Die Zirkulation braucht nicht, die Banken braucht nicht, die Versicherungen braucht nicht, den Staat, die Justiz, die Polizei, die Steuerbehörde, alles Doppelfälle. Erst lässt man einen privaten Reichtum zu, dann kommt der Staat und rechnet er aus und sehr kompliziert, wie sind wir den wieder wegnehmen dürfen, das mindert dann. Wenn sich dann die notwendige Arbeit verteilt, dann kommen für jeden bei dem jetzigen Produktumfang nicht 40, sondern vielleicht 20 oder 15 Stunden raus. Die 15 Stunden kann jemand viel leichter abwickeln als die 40, sodass er kein Arbeitsidealist sein muss, um zu arbeiten. Aber auch das andere Argument gibt dann. Und wenn du dann wirklich auf charakterliche Individuen triffst, die meinen, ihr Leben besteht im Faulfeld, die leisten wir uns. Die dann nicht gleich eingesperrt und nicht gleich mit irgendeinem raffinierten Stimulus zur Arbeit gezwungen. Sondern wird gesagt, ihr seid erstens Arschlöcher, wenn er auch ein wenig zusagt, haben die anderen weniger zu tun. Und dem Argument möchte ich erstmal sehen, wer sich dem wirklich entzieht. Und zweitens, ein Mensch kann sich dem entziehen. Übrigens, du nicht. Niemand kann sich dem Argument entziehen. Eventuell kann er Ja sagen und hinterher sich doch drücken. Aber dem Argument entziehen kann sich überhaupt niemand. Wenn er sich um die Reserve verziehen kann und ob der Urlaub machen kann, das ist ja auch. Toller, ja. Wenn er sich um die Berge verziehen kann, übrigens, dann würde er auch rein. Doch, so viel Freiheit muss im Sozialismus schon sein, dass einer sagt, er wird bedürfnisloser Einsiedler. Den müssen wir nicht in die Fabrik prügeln. Lass mal das mit den Vierdeckeln raus, weil das ist jetzt Hobby ohne Nutzeffekt. Aber das Vorherige ist doch gesamtgesellschaftlich betrachtet bloß eine Form unproduktiver Arbeit. Anstatt dass die Wohnungen von Profis mit den nötigen Mitteln renoviert werden, werden sie in doppelt oder dreifach so langer Heimarbeit renoviert. Nichts wie eine Form unproduktiver Arbeit. Wieso sollen da Menschen nicht kapieren? Man organisiert die Arbeit anders, dann hat man beides. Nämlich sei Ruhe nach der ausgemachten Arbeit und die Wohnung renoviert. Ja, mein Hauptargument ist, dass ein absoluter Sozialismus, dass man die Gesellschaft so, die gesellschaftliche Arbeit so organisieren kann, dass es alles in dem Sinne von Menschen. Jawohl. Ja, das funktioniert nicht. Ja. Warum? In dem Sinne, wo du irgendwas funktioniert, wo organisiert hat, im Rahmen der Gesellschaft. Und jeder hat seinen Arbeitsplatz und jeder soll mit der Arbeit. Ja. Dann kannst du zum Beispiel einmal eine neue Arbeit suchen will, der bringt diesen gesamten Mechanismus zusammen. Beziehungsweise einer, der. Er soll sich ja auch eine neue Arbeit suchen. Erstmal soll er an die, wo er eingeteilt ist. Ja, sonst geht ja nichts. Genau das ist die Sache. Der Sozialismus, immer die Vorstellung, einer organisiert, weil es tut, der Rest macht. Und macht mit und dann geht es allen gut. Also, die Frage, was bei euch hoch an die Glocke gehangen wird, mit Würde des Individuums und Freiheit, und sowas, die für uns Leute an. Ja, weil sie das in dem Sinne nicht hatten. Ja, also auch mal die Freiheit zum Beispiel an dem Jahr nichts zu machen, selbst wenn das Konto voll war. Ja. Die Frage ist ja, wie das dann auch in der Fahrtakte sich wieder gespiegelt werden soll, und wie die Karrierechancen weitermachen können. Wie war das? Haarschnitt, wie war das? Ich dachte, was in meiner Kaderakte steht, wenn ich mal das mache. Ich habe keine Vorstellung. Direktor. Wenn wir auf SU gehen, bis zum 50er Jahren hatten die Dorfbewohner keinen Personalausweis. Das heißt, da war das Problem, dass da keine Störungen und Mechanismus einfach so geregelt sind, Leute hatten keinen Personalausweis, die waren dann ja so auf Grün, die konnten dann nicht rausfahren. So, damit war die Ordnung in der Gesellschaft und die Arbeit einigermaßen von sich organisiert. Ja. Damit war das einigermaßen zugeteilt, organisiert und dann lief das schon. Augenblick. Und dann, so wenn diese Zwänge aufgehoben werden, dann versucht wird, sich ein bisschen mehr Freiheit zu leisten. Dann gerät dieser Mechanismus, dann kommen da Momente rein, die sich nicht mehr so einfach beherrschen lassen und die dann automatisch noch werden vor. Nein, nein. Also erstens, je mehr du die Leute zwei Sachen. Erstens, dein Beispiel mit der Sowjetunion beweist etwas. Die Menschen haben liebend gern von der Schule weggeholt. Der Lebensstandard in den Städten scheint so außerordentlich sichtbar besser gewesen zu sein als das Leben auf dem Land, dass die Sowjetunion eine ganze dörfliche Zwangsarbeit organisiert hat. Ihr dürft nicht weg. So, bitte. Also machen wir uns klar, das kommt nicht davon, dass die Willkür der Menschen, ja, also ihr planloser und unberechenbarer Trieb, immer zu woanders hinzugehen, als wo man gerade sitzt, das Problem war. Sondern es gab einen Grund, warum die weg wollten. Und diesen Grund hat die sozialistische Macht nicht gelten lassen wollen und verboten, ihnen zu folgen. Das war ein Zwangsregime. Nur deswegen war es so. Also, halbwegs ausgeglichene Lebensverhältnisse auf dem Land und in der Stadt und das Problem ist nicht mehr da. Dann meldet sich immer noch der eine oder andere und sagt, ich will gerne ein Häuschen im Grünen und der andere sagt, ich will gerne das Kino in der nächsten Nähe. Ich liebe das Flair der Stadt, aber das ist doch Freiheit, wenn die Menschen solche frei herausfahren, also auch gar nicht für furchtbar wichtigen Geschichten sich treiben lassen davon. Das ist doch wunderbar, das ist doch eine Form von Reichtum, dass man sich in so einen Unsinn raussuchen kann, was einem in solchen Beliebigkeiten lieber ist. So, was steht da an für einen sozialistischen Staat? Im Prinzip nur so etwas Ähnliches wie, man muss sich die Bedürfnisse bekannt machen. Also wissen, was gewollt wird. Zweitens, es lässt sich sofort regeln in dem Maß, in dem sie sich bilanzieren, die Wünsche. Der eine will aufs Land, weil er alt ist und dort seine Rente verleben will, in gesünder Leben. Der andere will in die Stadt. Gleich schon gleich erledigt. Braucht man überhaupt nichts sonst ändern. Dann stellt sich was raus. Es gibt es im Kapitalismus auch eine Tendenz zu den Städten oder eine Tendenz aufs Land. Gut, kommt man dem nach und sagt, wir bauen die Städte aus oder wir bauen die Dörfer, die Städte aus. Und verlangt dann aber von jedem, du kannst nicht jetzt weg, weil jetzt fehlst du hier und da nützt dir nichts. Aber du kannst in 2 Jahren oder in 3 Jahren weg, wir richten das ein. Wer soll so unvernünftig sein, dass du jetzt und in 3 Jahren nicht? Kann ich denn zu dir sagen, du hast hier nicht bloß Druck zu sein, sondern du musst irgendwo arbeiten und ein anderer, der nicht darunter steht, kann anmelden, kann Bedarf für dich anmelden. Ich will Schriftsteller sein ab nächstes Jahr. Und dann ist er Schriftsteller, bloß weil er heute nicht, weil er irgendwie. Ja, da hätte ich ja viel Leute ja ganz einfach hingekriegt. Sondern weil er in seinem Fenster Mitte war. Hier und bei uns oder im Wertsystem kann er auch den besten Willen äußern. Aber wenn die Gesellschaft ihn nicht annimmt, wird es irgendwo in einem großen Nachstand nehmen. In deinem beschriebenen Modell, kann sich jeder Schriftsteller schimpfen, kann ganze Poeme schreiben und kriegt dann nicht mal zu spüren, dass er das überhaupt nicht gewollt ist. Argument heißt es wieder, es braucht doch eine Beschränkung der Willkür der Individuen. Ja. Dein Argument heißt es nicht, aber nicht eine Beschränkung durch andere, also durch bewusst wahrnehmbare Persönlichkeiten, sondern eine Beschränkung, die... Durch den Markt, die ist schön anonym. Die anonyme, eher... Die gefällt dir besser. Die eben nicht... Da muss ich was zu sagen, zu dem Punkt. Also erstens, es braucht eine Beschränkung der Willkür der Individuen, ist der Gedanke. Da bleiben 2 Sachen dazu. Erstens, es gibt Bereiche, wo eine Beschränkung der Willkür überhaupt nicht nötig und wünschenswert ist. eben in all dem, was den Leuten Spaß macht und was außerhalb des Bereichs der Notwendigkeit fällt. Vergnügen, Hobby und so weiter. Da gibt es keinen Grund für irgendwelche Beschränkungen, auch nicht irgendwelcher gesellschaftsethischer oder hochstehender Ideen wie wen. Zweitens, eine Beschränkung der Willkür, wo sie sachfremd ist, gibt es immer und überall in der Welt. Also wenn einer sagt, ich bin Dichter, und dann kann er nicht einmal Hotz und Klotz reimen, ja? Dann hilft ihm das alles überhaupt nichts, dann ist er halt kein Dichter. Und das merkt jeder, der sich mit der Sache auskennt. Also ist es kein unvernünftiges Verhältnis, wenn die anderen sagen, erzähl deine Gedichte deinen Taufkumpanen und schreib sie deiner Geliebten auf, aber glaub nicht, dass die Gesellschaft einen Bedarf danach hat. Ganz abgesehen davon, ob die Gesellschaft überhaupt noch sowas wie Gedichte und Romane unter den notwendigen Bedarf rubrizieren soll und nicht lieber durch die Reduzierung der notwendigen Arbeit den Leuten diese Spinnereien einfach überlassen sollte, wenn sie wollen. Das ist eine ganz andere Frage. Aber als Philosoph kann sich einer nicht einfach aufspielen, wenn er zu den Themen, die dort wichtig sind, so gar nichts zu sagen hat. Das übrigens findet bei euch und bei uns statt. Und nicht über den Markt, damit wir uns da klar sind. Bei euch nicht und bei uns nicht. Du bist bei uns kein Philosoph, weil du über den Markt irgendwas Tiefsinniges über, ich weiß nicht, was gesagt hast. Und der Markt hat honoriert. Auf dem Feld gibt es nämlich sowieso kein honorierendes Markt. Sondern die Gremien der Gebildeten sagen dazu, ob du zu ihnen gehörst. In Westdeutschland führt es dazu, dass man als Marxist wie ein Idiot gilt. Bitte, so ist es. Die Mehrheit, die geltende Meinung, sagt dir, ob dein Gedanke Anerkennung genießt oder nicht. Da würde ich mich aber nicht dafür beklagen und ich würde vor allen Dingen nicht an dieser Front für kriterienlosen Liberalismus plädieren. Im Sinn von, jeder Gedanke gehört furchtbar heilig gehalten. Nein, müssen die anderen darauf hören und sagen, ob es Quatsch ist oder nicht. Ist in jeder Gesellschaft der Welt so und auch keine Schande. Drittens, wenn eine Beschränkung der Willkür existiert und wir unterstreichen dabei Willkür und behaupten nicht Interesse, dann ist es eh nicht schlimm, weil Willkür ist doch Willkür, das merkt sogar derjenige, der willkürlich ist. Könnt ihr das, leuchtet das ein? Wenn ich nachts um 10 sage, ich mache Riesen-Remi-Demi in meiner Wohnung und dann kommt jemand und sagt, der will schlafen, ist es eine Beschränkung meiner Willkür. Ob es eine Beschränkung von einem Interesse ist, im Sinn von, da hänge ich dran, das brauche ich. Ja, ist doch schon sehr zweifelhaft. Beschränkungen der Willkür, soweit sie sichtbar Willkür sind, lässt sich doch auch jeder gefallen, wenn er den Gegenpol weiß, was dem im Wege steht. Beschränkungen des Interesses aber sind eine Frage, da sehe ich den Sinn davon an. Es ist aber ein beliebtes Argumentationsmuster, was du jetzt angewendet hast. Wenn wir sagen, mit solchem Scheiß kämpfen wir laufend in der bürgerlichen Soziologie und auch bei unseren Politologen, Lehrstühlen und so. Es ist ein beliebtes Muster, die Willkür und ihr notwendige Schranke ins Feld zu führen, um die Beschränkung von Interessen für das Normalste von der Welt zu erklären. Deswegen habe ich mich um die Scheidung bemüht. Mir ist zwischendrin mal noch was eingefallen, was ich noch zum Besten geben will. Und zwar drei Äußerungen vorhin. Da hast du den Peter wiedergegeben mit, er ist für eine vernünftige gesellschaftliche Arbeitsteilung. Ne? Und dann hast du von deinem Standpunkt aus natürlich konsequent entgegengehalten, zwei für sich genommen wirklich unvernünftige Typen. Ne? Der Typ Nummer 1 war der, der überhaupt bloß faulenzen will und sich schlichtweg weigert, einen Beitrag zum gesellschaftlichen Produkt abzuliefern. Ne? Und der andere war der ganz viel arbeiten will, wenn er dafür am Schluss auch zwei BMWs stehen hat. Ne? Das ist auch für sich genommen einfach unvernünftig. Ne? Warum soll man zwei haben, wenn man einen hat? Ne? jetzt wollte ich Folgendes aufmerksam machen. Ich will noch nicht einmal bestreiten, das ist in der Realität, auf der ihr immer rumhackt, ne? Sei es in der kapitalistischen oder in der realsozialistischen, dass es solche Typen da gibt, will ich noch nicht einmal bestreiten. Bloß aus dem Komischen, aus dem Unvernünftigen ihres Betragens schließe ich da jetzt nicht erst einmal auf die Ohnmacht der Vernunft, sondern schließe ich darauf, da müssen gesellschaftliche Verhältnisse vorliegen, die so etwas produzieren an den Individuen. Ja, du verstehst, da wirst ziemlich schnell fündig, dass man sich im Kapitalismus und im Realsozialismus, in beiden Fällen noch ein bisschen unterschiedlich, meinetwegen an der Arbeit, die da verlangt ist, stößt. Ja, das wundert mich überhaupt nicht. Ne? Weil Arbeit im Kapitalismus, die hat die eigenartige Kombination an sich, dass sie für sich genommen wirklich nichts Schönes ist, sondern eher was Ruinöses. Und die andere Seite der Kombination ist, der gesicherte Nutzen dafür, dass man sich reinhängt, der ist überhaupt gar nicht absehbar. Es ist ein gewisser Zufall, den man selber als Arbeiter gar nicht in der Hand hat, dass der Nutzen der eigenen Tätigkeit auch tatsächlich eintritt. Ne? Aus der Kombination heraus ist, ach, was so diese volkstümliche Ablehnung der Arbeit, die ist durchaus nachvollziehbar. Ne? Da gibt es vom Volk her eh die einschlägigen Sprüche, jedenfalls bei uns daheim, die Volkssprüche, die heißen, wer die Arbeit kennt und danach rennt und sich nicht drückt, der ist verrückt. Ne? So Volkssprüche gibt es da. Ne? Bloß, sage ich, der Reich und Gesundheit an. Ja, genau. Ne? Die verweisen doch nicht auf eine generelle Unvernunft des Menschen, sondern die verweisen darauf, dass er sich gesellschaftliche Verhältnisse gefallen lässt, die sich dann an ihm als Individuum so rum niederschlagen. Und die andere Seite, dieser Typ mit den zwei BMWs, naja, zwei BMWs ist für sich genommen vielleicht wirklich ein bisschen ein extremes Beispiel, aber es gibt jedenfalls im Kapitalismus und im Realsozialismus als Abziehbild wird das auch irgendwie geben. Gibt es in der Tat eine ganze Gattung von Bedürfnissen, die sind richtig auch wieder das Produkt einer ansonsten in der Gesellschaft vorhandenen und für ganz andere Angelegenheiten guten, in Anführungsstrichen, Strukturen. Es gibt zum Beispiel, oder jetzt nicht zum Beispiel, das ist nicht das Beispiel, sondern das ist das Prinzip, im Kapitalismus ist einfach alles auf der Konkurrenz der Individuen gebaut. Die Konkurrenz hat ihren sachlichen Inhalt in der Konkurrenz des Kapitals. Ne? Hat ihren sachlichen Inhalt auch darin, dass der Kapitalismus eine Konkurrenz der Arbeiter um den Lebensunterhalt organisiert. Das sind die richtigen Dinge. Darüber hinaus gibt es dann Individuen im Kapitalismus, die sich richtig in ihrem Hirnkastel, also sozusagen psychologisch, diese Konkurrenzzustände auch noch so zu Kopf steigen lassen, dass es ihnen wirklich ein Bedürfnis wird, an einem äußeren Anzeichen, meinetwegen an dem Spoiler, an dem BMW, noch einmal gegenüber anderen, die den nicht haben, herauszustreichen. Ne? Also ich kann, das war jetzt sehr abgekürzt, aber ich kann dir richtig erklären, wie solche Dinge, die in die Psychologie des bürgerlichen Individuums fallen, wie die aus der bürgerlichen Produktionsweise und Herrschaftsweise daraus erwachsen. Ne? Jetzt wollte ich mit dem ganzen Ding Folgendes gesagt haben. Ihr sollt vielleicht eine Denkstrategie sollt ihr lieber unterlassen, nämlich die, euch Individuen vorzustellen, die's bloß im Kapitalismus oder im Sozialismus aufgrund der da eingerichteten Gesellschaft gibt, dann mit uns mal gedanklich den Schritt mitzumachen, die Verhältnisse Kapitalismus oder Sozialismus sind abgeschafft zugunsten einer vernünftigen Wirtschaftsweise. Ne? Und dann aber die genau dieselben Individuen, die es bloß im Kapitalismus oder im Sozialismus gibt, wieder herzunehmen und zu sagen, ja, die sind ja per se unvernünftig und daran muss die vernünftige geplante Gesellschaft scheitern. Das ist eine Denkstrategie, die geht auch nicht auf. Ne? Sich das wegzudenken, was die Ursache davon ist. Und daran muss die vernünftige geplante Gesellschaft scheitern. Das ist eine Denkstrategie, die geht auch nicht auf. Ne? Sich das wegzudenken, was die Ursache davon ist, und dann das Produkt gegen unsere sogenannte Idee ins Feld zu führen. Und das sage ich jetzt zum Schluss wirklich bloß noch eines. Dass unsere Idee nicht Realität ist, das liegt nicht an ihrer Unverwirklichbarkeit, sondern schlichtweg daran, dass zu wenig Leute das wollen. Und solange sind wir irreal, verstehst du? Und die Leute, die das nicht wollen, die ziehen halt allzu gerne die gesellschaftlichen Verhältnisse, gegen die wir uns wenden, die unser Projekt behindern, als den Beleg dafür heran, dass das Projekt scheitern muss. Und das ist nicht wahr. Glauben wir jedenfalls nicht. Ja, jedenfalls ist es keine Widerlegung des Projekts. Verstehst du, ich kann es auch so sagen. Jeder. Es ist auffällig, dass wir. Es ist insgesamt schon entlarvend, dass wenn man über Ökonomie diskutiert und immer prompt furchtbar schnell beim Menschenbild landet, dass es unmögliche ökonomische Diskussion gewesen sein kann. Das ist klassisch übrigens im Osten und im Westen, wo du über Ökonomie diskutierst, übrigens auch über Herrschaft und Staat, nach 2 Sekunden bist du beim Menschenbild. Aber das Menschenbild ist ja immer bloß das umgekehrte Absolut von der Herrschaft. Der Mensch muss geregelt werden, woher weiß ich das? Weil wenn er in unseren Verhältnissen nichts verboten kriegen würde, der würde sich an jedem Eigentum vergreifen. Das ist ja klar, würde er wirklich. Aber es gibt doch auch Aufruf von dem Menschenbild, der denunziert da im gleichen Fall wieder, weil er selber sich ja drüber erhebt. Richtig. Das ist der immanente Widerspruch der Menschenbilddiskussion, habe ich vorhin mal zu zeigen versucht. Und den gibt es gar nicht anders, ja? Also seit, wie heißt der Hume, Locke, Dings da, Hobbes. Der Mensch ist das Menschenwolf. Ja, ja. Und wer sagt das? Irgendein Wolf muss das wohl gesagt haben. Ja, denn der Mann ist so weise und sieht den Menschen und schaut so auf die Menschen herab in ihrer Unart. Wie steht denn mit ihm? Also entweder das Argument gilt generell oder es gilt nicht generell. Hörst du das Doppelte aus ihm raus? A, das ist ein elitäres Argument, insofern es nicht generell gelten soll. Der Weise ist nicht so blöd, wie der, über die er redet. Deren Dummheit betrachtet er jetzt aber andererseits nicht als, sei es ein Irrtum, den er bekämpfen könnte, der Weise, hätte er ja Aufgabe, nicht als was produziert, das er erklären könnte, hätte er auch eine Aufgabe. Nein, er betrachtet es als Menschennatur. Ernst genommen, die aber sei Weisheit verbietet. Dann kann er nicht der Weise sein, wenn es die Natur der Menschen ist. Aber alle Menschen, die ich argumentiere, alle, treiben sich in diesem Widerspruch rum und finden ihn sau in Ordnung, weil sie elitär sind. Ich nicht, die schon. Wie der Pharisäer beim Herrn Jesus. Herr, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie diese. Geht gar nicht, der ganze Gedanke geht nicht anders. Also ist er einer, mit dem jemand, der die Herrschaft inne hat oder ihr geistig das Wort redet, sie für vernünftig findet. Anders geht der ganze Gedanke gar nicht. Die Umkehrung ist das, was wir immer probieren zu sagen, also wenn du so blöd bist, dann stell dich wenigstens dazu. Oder aber du glaubst es selber gar nicht. Ja, dann ist das aber auch nicht für andere immer zu. Als was nicht bloß ein Faktum ist, ja, das kann ja vielleicht ein produziertes Faktum sein, sondern eine Natur, eine Notwendigkeit ist, dann ist das so nicht behaupten. Das ist eine ganz grundsätzliche Argumentationsschiene, der Punkt da. Und wie gesagt, das, wo es dir hinkommt, immer hast du diese Ballen. Gehen wir nochmal wieder ein bisschen auf die Ökonomie zurück, wenigstens einen Zwischenschritt zwischen Menschenbild und Ökonomie. Kann man die Arbeit so planen? War vorhin einmal ein Argument, ja. Was hältst du von dem Gegeneinwand? Also wie gesagt, wir sind ja da feingerichtet. Also, was hältst du von dem Gegeneinwand? In jeder Gesellschaft der Welt gewinnt die Gebrauchswertklage. Ja, in jeder, in eurer, in unserer, in jeder. Stell dich, frag an Westdeutschen, versteht, die sagen alle, der Markt, sagen sie, ne? Der Markt ist der Einwahnsinn. Die Millionen Wirtschaftssubjekte, alle unkoordiniert, treffen auf dem Markt zusammen und finden, was sie suchen. Einwahnsinn. Kein Elektronengehirn kann so klug sein wie der Markt. Jetzt schaut er die Praxis von dem Zeug an. Woher weiß denn der Markt, wie klug er sein muss? Erstens, die Nachfrager auf dem Markt treten überhaupt nicht auf mit der Idee, ich suche ein, jetzt gibt es schon Cover dafür, ja? Fiktives Gerät, das du nicht kennst und ich nicht. Wer das sucht, findet es auch nicht. Ja, wenn ich natürlich einen Staubsauger suche, der ist ja von der Industrie schon angeboten. Also ein erster Hinweis. Warum finden denn eigentlich die Menschen am Markt immer erstaunlicherweise das, was sie suchen? Weil sie das suchen, was angeboten wird. Aus keinem anderen Grund. Nein, nein, war kein Beispiel für die Gebrauchswertklage. Nein, nein, war nur ein Beispiel für, wo die Wunder des Marktes herkommen. Das ist also ein zweites Problem. Warum bringt denn der Markt genug Staubsauger auf den Markt? Wie funktioniert das? Jetzt komme ich in die Gebrauchswertklage. Woher wissen die denn, wie viel sie hinschaffen müssen? Das ist ganz einfach. Der Einzelhändler zählt, wie viele Leute kaufen, gekauft haben und kaufen wollten, wo schon nichts mehr da war. Das meldet er dem Großhändler. Der Großhändler zählt sie zusammen, seine Einzelhändler. 100.000 Staubsauger wären recht. 110.000 wäre Vorrat. Das meldet er den Staubsaugerfabriken und Konkurrenten. Und die sagen, 110.000, wie viel kann ich mir aus dem Marktsegment rausschneiden, wenn ich bloß einer von den 17 Anbietern bin? Dann macht er eine Vermutung und dann liefert er die Dinger an. Wieso klappt es? Weil das Bedürfnis quantitativ manifest wird und dann vergeht Zeit. Ja? Also ohne Zeit geht es da auch nicht. Weil das Bedürfnis manifest wird, weil das manifeste Bedürfnis addiert wird und weil es als addiertes an die Produzenten weitergemeldet wird. Das ist im Sozialismus aneinander. Zweitens, Gebrauchswertplanung klappt in jedem Land der Welt. Im realen Sozialismus und im Kapitalismus weiß jeder Betriebsleiter, den Mann in seinem Betrieb, der die Schrauben und die Module und die Gummischläuche zusammenzählt, die bei ihm gebraucht werden. Und der Mann, der die zusammenzählt, der weiß auch, von wem er die bezieht. Da gibt es eine Quelle, die hat einen Namen. Der muss man melden, wir brauchen in Zukunft mehr, wir brauchen weniger, wir brauchen das nicht mehr, wir brauchen was anderes. Alles, was passiert im Kapitalismus, im Sozialismus, die Planung scheitert an gar nichts, weil sie die leichteste überhaupt ist. Der weiß, wie viele Schrauben er braucht. Also bestellt er sie, also kriegt er sie. Wenn nicht Hindernisse, das ist der wichtige Argument, wenn Hindernisse der Lieferung der Schrauben existieren, die sich aus was anderem gründen, als dass der sie braucht und der andere sie herstellen kann, dann kriegt er die Schrauben immer, wenn er sie braucht. Also Gebrauchswertplanung erspart sich keine Gesellschaft der Welt, das ist die eine Hälfte. Die realen Sozialisten mit ihrer Wertrechnung, es stimmt doch gar nicht, dass sie quasi wegen der Wertrechnung eine Ersparnis hätten. Die Gebrauchswertrechnung können sie sich schenken. Nein, die müssen sie ja sowieso machen. Die erspart man sich damit nicht, aber die gelingt auch immer. Jetzt weiter. Deswegen ist die ganze Wertrechnung im realen Sozialismus eine, die in Wahrheit gar nicht die Gebrauchswertrechnung ersetzen will, sondern was ganz anderes will. Sie will einen Fachzwang institutionalisieren, damit der einzelne Betrieb und im Betrieb der einzelne Arbeiter gar nicht anders kann, also ohne seinen Willen und sein Bewusstsein, bloß mit einem ganz persönlichen Privatinteresse ausgestattet, damit er mit diesem Privatinteresse gar nicht anders kann, als die gesellschaftlichen Planauflagen zu erfüllen. Es ist eine zweite Planung. Ja? Die erste Planung, die erspart man sich nicht, die hat ihren Platz. Die zweite, die versucht diese Planung zu einem höflich ausgedrückt selbstregulierenden Prozess zu machen. so drücken es manche aus, nämlich zu einem Prozess, in dem das Einhalten der Planung, der Planvorgabe, nicht mehr eine Frage von dessen Willen und Bewusstsein ist, sondern von dessen Privatinteresse, gegen das er nur unter Strafe verstoßen kann. Ja, die Wertrechnung, die der Sozialismus einführt, die bezieht sich auf die Bewertung und Entgeltung der Leistungen, die die Einzelnen bringen. Lebt also vom Misstrauen in die Leistungsbereitschaft und von der Organisation eines Leistungszwangs, den die Betriebe und Individuen in den Betrieben erfüllen müssen, damit sie die gesellschaftliche Vergütung auch einkassieren. Ja, es ist die Etablierung von einem Gegensatzverhältnis zwischen dem geplanten Produzenten und planenden Produzenten. Der Gegensatz heißt, man sich soll gar nicht mehr der Plan, seine Vernunft, seine Zweckmäßigkeit, die Arbeitsersparnis in dem Feld interessieren. Dich soll interessieren, dass dir von oben durch die Wertrechnung, die Leistungsentschädigungsrechnung, zu gebilligte und zu definierte Privatinteresse, das soll dich interessieren. Ja, das drückt sich aus als, es geht um die immer vollständigere Verknüpfung der gesellschaftlichen und individuellen Interessen. Was drückt als allererstes aus? Gesellschaftliche und individuelle fallen nicht zusammen. Es ist nicht so, dass das Individuum an einer Arbeitsteilung beteiligt ist, deren Erfolg dann auch seiner ist. Sondern es findet eine Arbeitsteilung statt, deren Erfolg ist nicht der Erfolg des Individuums, deswegen geht es um ein Verknüpfen von ihm und dem Ganzen, wo es Verknüpfen in Wahrheit das Konzipieren der Fremdheit der beiden Pole ist. So, und jetzt passiert alles, was man vom realen Sozialismus kennt. Das Verknüpfen ist dann auch, also der Stimulus ist dann auch immer nicht ganz dasselbe wie die gesellschaftliche Vernunft, die damit angereicht werden soll. Also dann kriegen Sie Pechal für, was weiß ich, für Grundvorrentabilität. Und die Grundvorrentabilität, das heißt die Ausnutzung, die Ausnutzung der vorhandenen Anlagen für neue Produkte. Grundvorrentabilität ist unmittelbar das Gegenteil von Modernisierung. Ja, also die Grundrentabilität steigt, wenn der uralte Maschine immer weiterlaufen lässt. Die kostet schon längst nichts mehr und liefert immer neue Produkte. Ja, klar, das Gegenteil von modern. Jetzt sagt die Planbehörde, gut, der hält sich an den Stimulus, gewinnt. Die Menschen widersprechen nicht dem Stimulus. Sie brechen sie nicht, sie verachten sie nicht. Sie gehorchen. Sie halten sich an die Stimuli und dadurch kommt die Unvernunft zustande. Also wo jetzt bloß wieder zum Thema, der Mensch ist da ungeeignet. Nein, der sagt, was soll ich machen? Grundrentabilität wird beachtet, jawohl. Wird sie beachtet, kommen natürlich lauter veraltete Produkte. Genauso heraus wie auf der anderen Seite hohe Arbeitsaufwendungen für ein Produkt, weil moderne Maschinerie überhaupt nicht lohnend ist unter dem Kriegspunkt der Grundvorrentabilität. Es muss was Neues angereicht werden. Jetzt passiert das, was wir kennen. Wir haben es hier schon ein paar Wochen lang besprochen. Jetzt gibt es einen neuen Stimulus, der ist das Gegenteil vom alten, weil der alte hat ja was Unvernünftiges angereicht. Bloß der neue reicht jetzt auch nicht den gesellschaftlichen Nutzen als solchen an. Sondern der reicht wieder was anderes an. Meinetwegen wird jetzt die Modernisierung extra bezahlt. Also muss der Betrieb einen Kompromiss zwischen Modernisierung und Grundvorrentabilität schließen. Der Kompromiss, den der Betrieb schließt, hat einen Maßstab, nämlich ob es ihm nützt. Also wo liegt die Kompromisslinie? Ja, die Kompromisslinie liegt dort, wo der Betrieb seine Fonds vergütet kriegt. Die Kompromisslinie ist aber nicht dasselbe wie die gesellschaftlich nützlichste Anwendung von Arbeit. Aber das geht im Betrieb auch gar nichts an, hat er ja mitgeteilt, kriegt, dass er sich darum. Darf ich noch eine Ja. Sagst du wieder, wo macht sich dann die Produktivität der Arbeit fest? Zum Beispiel. Oder die Effektivität der Produktion. Das Augenblick. Die Effektivität der Produktion besteht als erstes in, dass das Produkt rauskommt. Und zwar gut. Woran merke ich das? Anfrage, woran merke ich das? Einfach. Schauen wir es an. Ganz leicht. Und die Quantität, da muss man zählen. Auch leicht. Aber der Gedanke geht ja schon weiter. Ist denn auch der Arbeitsaufwand betrachtet. Es kommt doch darauf an, dass man die Produktivität der Arbeit steigert und nicht immer so auf gleicher, stationär, auf gleicher Stufen weiter produziert, sondern moderner produziert. Kommt der nächste Gedanke. Wie kann der Sozialismus, der von dem ich da jetzt rede, überhaupt für Steigerung der Produktivkraft der Arbeit sorgen? Erstens, die Steigerung der Produktivkraft der Arbeit ist in dem Moment, wo die Arbeit der einzige Aufwand der Gesellschaft ist, ein automatisches Interesse aller Beteiligten. Ja, das war, habe ich vorhin geredet über das Arbeitsregime. Wenn die Leute heim dürfen, wenn die Arbeit rum ist. Wenn sie selber sich ihre Arbeitszeit verkürzen können, wenn ihnen eine rationellere Organisation ihrer eigenen Arbeit einfällt, dann wird man sie nicht dazu prügeln müssen. Dann ist es ja ihr Interesse, die Arbeit, die notwendigen Aufwendungen an Arbeit zu reduzieren. Aber das ist übrigens nur der kleinere Teil. Das ist quasi das Neueratum im Betrieb. Zweitens, die Produktivkraft der Arbeit steigt automatisch dadurch, dass es einen Sektor 1 in der Gesellschaft gibt. Berühmte Produktionsmittel. Die produzieren nach ihren Erkenntnissen und bieten auf Messen oder sonstig in Heften den Produzenten an, heutzutage gibt es Maschinen, die gehen anders als die gestern. Anders übrigens erfährt auch kein Kapitalist im Westen, wie man produktiver produziert. Es ist nicht so, dass im Westen der Kapitalist selber die Produktivität der Arbeit erfinden würde. Nein, der Schmarotzer vom Fortschritt der Wissenschaft, der ohne ihn vonstatten geht. Diesen Fortschritt kann der sozialistische Staat oder die sozialistische Gesellschaft locker organisieren. Die existiert als Sektor 1. An die Produkte von Sektor 1 ranzukommen, ist erstens einmal die regelmäßige Erneuerung der Maschinerie sowieso nötig. Und zweitens ein Bedürfnis jedes Betriebs, weil die machen ja die Arbeit leichter. Nehmen wir mal das im Vergleich zum realen Sozialismus, wie er existiert. Damit mal was deutlich wird. Der reale Sozialismus hat gemeint, durch künstliche Zwangsinstrumente organisiert er die Produktivität der Arbeit. Und was hat er gemacht? Lauter Schranken der Produktivität der Arbeit aufgerichtet. Lass mich erzählen, es geht jetzt bloß für dich vielleicht. Der reale Sozialismus, der hat nämlich gegenüber dem Kapitalismus eine eigentümliche Hemmung. Im Kapitalismus ist jede Ersparung von Arbeit lohnend, für einen Kapitalisten versteht sich, lohnend, die mehr lebendige Arbeit spart, als Arbeit bezahlt wird. Ja, das ist nicht dasselbe wie jede Arbeit spart, sondern jede gesparte Arbeit lohnt sich, sondern nur die bezahlte gesparte Arbeit lohnt sich. Das ist eine Beschränkung des Lohnens von Produktivkraftsteigerung. Im realen Sozialismus ist es noch erheblich komplizierter. Die Arbeit wird nämlich sowieso bezahlt. Der Betriebsleiter kann das Lohnen gar nicht groß verändern, dadurch, dass er eine neue Maschinerie herstellt, denn die Reduktion der bezahlten Arbeit, obwohl er so rechnen muss, die bezahlte Arbeit ist Kosten, bei ihm wie beim Kapitalisten. Aber die Kosten darf er ja gar nicht senken. Ja, wann lohnt sich denn da eigentlich die Einführung einer produktiven Maschinerie? Nur in dem Sonderfall, also in dem weiter eingeengten Fall, dass die Gesellschaft von diesem konkreten Produkt eine größere Quantität wünscht. Dann ja, sonst nicht. Jetzt merkst du, gegenüber dem Kapitalismus, der ja schon eine Hemmung gegenüber der Steigerung der Produktivkraft hat, hat der reale Sozialismus eine viel weitergehende Hemmung eingeführt. Warum? Weil er die Arbeit als bezahlte, als Kosten rechnet, aber nicht die Arbeit der Gesellschaftsmitglieder als die einzige Kosten der Nation rechnet. Würde er die Arbeit der Leute rechnen, also jede ersparte Arbeitsstunde für, na bitte, da geht es den Leuten wieder besser, würde er ganz andere Grenzen der Benutzbarkeit von produktivitätssteigernden Mitteln entdecken, als unter der Rechnungsweise, die er jetzt übt. Also kurzum, was der Sozialismus so enttäuschend ausgefallen ist, liegt nicht an der Schlechtigkeit der Menschen und nicht an der Rückständigkeit des Ausgangspunkts der Staaten in Europa und der Sowjetunion, sondern es liegt daran, dass sie ein System der Gerechtigkeit eingeführt haben, welches immanente Hemmungen der Produktivitätskraftsteigerung produziert, Hemmungen, die an vielen Stellen noch weiter gehen, als diese im Kapitalismus ohnehin produziert. Also wir wollen sagen, merkt ihr, ne, die Linie. Am Realsozialismus üben wir eine Systemkritik, gerade so wie am Kapitalismus. Das ist die Also über die Konvertibilität der Währung lassen wir heute. Macht sowieso nichts aus, weil das nächste Thema, was wir vorschlagen wollen, das fällt durchaus ein gutes Stück zusammen mit der hinteren Hälfte von heute Abend, die jetzt gar nicht mehr zur Sprache gekommen ist. Das nächste Thema soll sein, die Reformen im realen Sozialismus, also Perestroika in der Sowjetunion bis hin auch zu Polen und Ungarn, die am Schluss dann so weit gelandet sind, dass sie ihren alten Laden richtig dran geben wollen. Und unsere Theorie ist ohne dies die, dass über seine Weltmarktorientierung der reale Sozialismus sich selber alle macht. Insofern kommt das, was heute unterblieben ist, bei dem Thema Reformen todsicher wieder vor. Genau, also wir machen im Januar Veranstaltungen mit der Montag und so. Und die soll man sich fragen, warum die Perestroika nicht klappen kann. Nicht, weil das nicht klappt, das sieht ja jeder. Gibt es zwischen Argument vorläufig, aber dass es nicht klappt, ist ein Faktum. Aber wir wollen mehr. Wir wollen sagen, warum das gar nicht gehen kann, was die vorhaben. Weil jetzt die Notwendigkeit des Scheiterns zeigen. Ich zeige den Termin erstmal. Der ist Montag, der 8. Januar, glaube ich. Möchte jemand anmelden, dass wir den Termin nicht dann machen? Das ist doch jetzt das, was ich sortiere. Und das heißt, es gibt Leute, die sagen, sie kommen, haben wir mal reingeschaut. Das nächste Mal kommen sie eh nicht mehr, vielleicht schon, vielleicht wissen sie es noch nicht. Nein, die brauchen sich ja nicht unbedingt melden und sagen, der Termin muss verschoben werden. Deswegen heißt, gibt es ein Interesse, artikuliert wäre Interesse, dass der Termin nicht dann stattfindet. Das ist die Frage, aber das heißt danach, derjenige, der das Interesse artikuliert, sagt auch, dass er kommt. Es gibt zwar wieder, wie immer, keine Sanktionen, wenn er nicht kommt, aber das ist halt die klassische Ohnmacht für uns. Will jemand, dass der Termin wann anders ist? Wolltest du es, wo du sagst? Nee. Sonst niemand. Nein, dann bleibst du dabei, 8. Januar. 8. Januar, warum die Perestroika nicht funktionieren kann.